Jo, Dennis. Dann gib mir noch mal kurz eine Minute, um Dings, das Pad aufzumachen. Ach nee, halt, das habe ich ja hier im C. Haha. Ja, guten Abend, Geoffrey. Gute Vorarbeit ist halt was wert, Ja, tatsächlich. Danke dir. ne? Geoffrey, im Pet-Chat war nur die Anregung, irgendwo oben reinzunehmen, wo auf welchem Mumble-Server, wo überhaupt die Sitzung stattfindet. Da gibt es das zweimal wo 1, wo 2. Ich habe das jetzt mal in das Pet eintragen. Ich werde das dann, wenn nichts dagegen spricht, in die Pet-Vorlage übernehmen. Ja, das ist kein Problem. Ich wollte heute Abend eh ein, zwei Sachen in der Pet-Vorlage. Das ist perfektes Timing. Okay, dann mach du das in der Vorlage, weil ich habe das Pad für nächste Woche ist auch schon generiert. Dann mache ich es dort rein. Perfekto. Okay, wunderbar. Ja, dann können wir ja direkt anfangen. Aufzeichnung. Wer macht denn das mit der Aufzeichnung? Würde sich da jemand bereit erklären? Aufzeichnung läuft, wunderbar. So, der Protokoll und Moderation. Protokoll würde ich sagen, machen wir nochmal alle zusammen. Ich habe da theoretisch ja eine Nachfolgerin für Skara. Ich muss nur mal gucken, dass ich die auch dazu motiviert bekomme, mal sozusagen regelmäßig einzusteigen. Moderation macht dann ich. Zum Thema Organisatorisches. Hat da jemand was? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich gerne noch ein paar Sachen sagen. Und zwar, ich hatte es ja gestern schon kurz angerissen in der Bufo-Sprechstunde. Ich würde ja gerne, das hatte ich ja auch bereits hier vor einiger Zeit schon mal angesprochen, würde ich gerne eine Möglichkeit bieten, in einem moderierten Rahmen über Themenpolitik zu diskutieren. Der Unterschied zu anderen Diskussionen, die sich im Mumble spontan entspannen, liegt einfach darin, dass man dann auch versucht, bei einem Thema zu bleiben und vielleicht sogar eine Art konkreten Output daraus mitzunehmen, also irgendwas Verschriftlichtes. Ich möchte dieses Format anbieten. Einerseits werde ich in der Zukunft schauen, dass ich mit eigenen Themen versuche, diese Runden aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Andererseits bin ich natürlich auch offen und dankbar für Leute, die zum Beispiel ein Positionspapier angefangen haben, das sie sozusagen vorstellen möchten, um Feedback zu bekommen oder über ein aktuelles tagespolitisches Thema diskutieren wollen. Auch dafür stelle ich mich sehr gerne zur Verfügung. Zeitlich würde ich das gerne immer nach dem Team Poldiv machen, also 21 Uhr, idealerweise 22 Uhr. Eine Stunde ist jetzt nicht so lange, halte ich aber für eine sinnvolle Richtung. Und wenn es dann wirklich mal länger werden sollte und alle noch mit Begeisterung dabei sind, dann kann man das ja auch einfach mal nach hinten noch ausdehnen. Ja, das wäre soweit. Freue mich, wenn ich einem von euch die Möglichkeit bieten kann, sich da zu äußern quasi. Ich werde selber vielleicht schauen, dass ich für nächste Woche mal was vorbereite von mir aus. Ich habe auch einige Dinge, die ich selbst themenpolitisch geschrieben habe, aber nie die Zeit hatte, sie vorzustellen oder zu beenden, die ich dann auch gerne hier diskutieren möchte. Und werde dieses Format oder dieses Angebot auch schauen, dass ich das im Rahmen der, nicht der Protokoll, sondern der Musterpad-Angleichung noch mit ins Organisatorische aufnehme für die zukünftigen Sitzungen und für die zukünftigen Pads. So viel dazu. Gibt es dazu Fragen, Verständnisfragen? Wenn nicht, ist überhaupt nicht schlimm, dann machen wir direkt weiter mit der echten regulären Sitzung. Also, zu den bundesweiten Themenwochen steht drin, Michael moderiert heute ein öffentliches Kamingespräch im Rahmen der Themenwoche. Gibt es ansonsten zum Thema bundesweite Themenwochen bzw. Themenwoche was zu sagen mit dem heutigen Abend? So, also, im Vergleich zu gestern oder überhaupt? Ja. Dann bitteschön. Ja, wenn ich das richtig rekapituliere, dann wollten wir ja heute die Themen zusammentragen und bis zur kommenden Woche auswählen, welche Themen wir im zweiten Quartal 2016 als Themenwoche, also welches primäre Thema wir dann behandeln. Wir wollen das aus der Gruppe, die das vorbereitet, nämlich Michael, Stefan und ich, auch gerne zügig durchziehen, denn die zuletzt gesetzten Meilensteine haben sehr gut funktioniert in der Abarbeitung. Wir haben auch mit dem Feedback, das wir in der jetzt laufenden Woche haben. Mit dem Feedback sind wir sehr zufrieden. Es hat also sehr gut geklappt. Wir wollen es beibehalten in dem Sinne, dass wenn wir also kommende Woche das festgelegt haben, wir dann direkt einsteigen können in die Logfiles, also in die Produktion der Logfiles und der Flyer. Vielleicht noch eine Anmerkung. Es gab den Wunsch oder die Vorstellung Einzelner, dass man vielleicht zwischendurch auch noch andere Themen behandeln könnte. Ich habe das gestern mit Stefan besprochen und wir sehen durchaus die Möglichkeit, dass wir das tun können. Wenn es da außerhalb der, sagen wir mal, bundesoffiziellen Themenwochen noch weitere Themen gäbe, und das scheint zumindest in einem Fall der Fall zu sein, dann bitten wir darum, dass Content, also Inhalte, zeitnah an Stefan vom Kompass weitergeleitet werden, sodass er sich dann darum kümmern kann, zum Beispiel Logfiles oder Flyer dazu zu erstellen. Nichtsdestotrotz, wir wollen festhalten, 4 offizielle Themenwochen im Jahr durchzuführen. Wir kommen also jetzt zur zweiten Themenwoche in diesem Jahr, damit immer der Fokus dabei behalten werden kann und das nicht zerfasert. Danke. Okay, alles klar. Habt ihr jetzt die Abstimmung, also die Abstimmung selbst können wir jetzt aber nicht an dieser Stelle machen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder? Richtig. Heute ging es darum, die Themen zusammenzutragen und dann haben wir eine Woche Zeit, das dann kommende Woche fest zu surren. Das heißt also heute die Themen, die können wir dann mitnehmen in die Landesverbände. Die Landesverbände, wie das beim letzten Mal ebenfalls geschehen ist, können dann darüber brüten und abstimmen, welches Thema sie nehmen. Und wir als PolyGF können am kommenden Dienstagabend darüber befinden, welches Top-Thema wir dann also als Thema fürs Quartal 2 haben. Noch eine Anmerkung dazu. Michael möchte natürlich gerne, dass das breitestmöglich geschieht. Wir sehen aber auch, dass aufgrund der etwas knappen Zeit, also Osterferien und die zurückliegenden großen Events, also SEKON und Bundesparteitag, wir doch etwas Schwierigkeiten haben, etwa die Maximalforderung, also die Einbindung der Gesamtpartei zu erfüllen. Da wir als gewählte Vertreter durchaus die Kompetenz haben, das zu machen, behalten wir zunächst einmal fürs Quartal 2 den Modus bei, den wir das letzte Mal hatten. Und wir können dann darüber hinaus ja 3 darüber nachdenken, ob wir das auf noch breitere Schultern dann legen können. Danke. Okay, das heißt, wir sollten jetzt also ein Brainstorming machen zum Thema, welches Thema die nächste Themenwoche haben soll. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, nicht gleich ins kalte Wasser zu springen. Wir haben ja bereits so ein Brainstorming in Gänze durchgeführt. Ich erinnere nur an das Brainstorming zu Quartal 1 2016. Da haben wir Themen zusammengetragen. Das reichte von Verkehr über BGE bis hin zu Fluchtursachen und Störerhaftung. Wir brauchen jetzt nicht nochmal dieses Brainstorming durchzuführen, es sei denn, es gibt völlig neue Themen, die uns da ereilt hätten. Ansonsten schlage ich vor, für die Kurzentschlossenen, dass wir nochmal in das frühere Pad gehen, die Themen herausnehmen, eventuell streichen oder ergänzen. Als Grundlage finde ich das nicht schlecht. Weißt du noch, welches Pad das war? Weil sonst muss ich nämlich jetzt unter Umständen einiges durchklicken. Oder grob? Ja. Ja, kann ich. Wenn du mir eine Minute Zeit gibst, du kannst ja eventuell weitermachen, suche ich das raus. Oh, das ist perfekt. Danke dir, weil ich wüsste nämlich spontan nicht, wie ich das finden sollte. Das ist lieb von dir. Dann kann ich weitermachen. Gut, dann schauen wir, dass wir gleich ein bisschen Zeit rausholen, weil wir auf das Thema ja gleich eh noch zurückkommen. Schauen wir mal kurz. Thema Freiheitsserver. Astrid, gibt es da Neuigkeiten oder läuft das einfach nur? Das läuft und ich habe verpennt, darum zu bitten, dass da mal jemand vorbeikommt. Entschuldigung. Ich spreche den Slash an. Alles klar. Gut, Wahlkampf Baden-Württemberg. Da muss ich auch noch bei Gelegenheit die Unterschriften, den Unterschriftenlink rausnehmen aus dem Pad. Mache ich heute Abend auch noch. Was gibt's denn da Neues? Okay, läuft. Dann muss ich mal gucken, dass ich da auch mal jemanden wieder her komplimentiere. Der, wer hat das damals immer gemacht in den letzten Tagen? Call of the Sun. Richtig, genau. Ich die mal wieder fragen, was mit dem eigentlich los ist. Es müsste um den 11.11. herum gewesen sein. Im Zeitraum Montag 9.11. bis ja, Dienstag 10.11. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Pad sofort finde. Okay. Jürgen, in der Vigu, hörst du mich? Ja, wenn ihr mich hört. Ja, wir hören dich. Erzähl mal was zu Rheinland-Pfalz. Ja, wir haben natürlich Volldampf-Wahlkampf, die ganz normalen Sachen, Flyern, Plakatieren, Infostände. Dann haben wir am 3.3., also übermorgen in Bad 9a, einen Vortrag, das bedingungslose Grundeinkommen. Das macht der Gernot. Habe ich einen Facebook-Link hingeschrieben vom Gernot. Wäre klasse, wenn der auch ein bisschen verteilt würde. Dann am 5.3., den Samstag, haben wir relativ große. Wie sitzt du? Ich stehe nicht Sorry, gehört? war Ja. gerade kurz. Bin wieder da, war bei mir. Am 5.3. nochmal kurz: Samstag haben wir ein Wahlkampf-Event in Koblenz. Da habe ich die Webseite, das Wiki und Facebook verlinkt. Da haben sich auch mehrere Personen mittlerweile definitiv fest angemeldet. Stefan kommt, also Sekor kommt, hält einen Vortrag über VDS. Dann kommen mehrere Landtagsabgeordnete aus NRW, die auch Vorträge halten. Wir stellen das alles so ein bisschen unter das Motto Zukunft der Piratenpartei und was der Bürger immer schon mal gerne von uns wissen wollte, in einer kleinen Podiumsdiskussion. Ja, bitte auch die Links weiter verteilen. Und wer Zeit hat, NRW kann zum Beispiel gerne vorbeikommen, damit es nicht ganz so leer ist. Es sieht halt immer ein bisschen blöd aus, wenn mehr Referenten da sind als Zuschauer. Dann ist unsere Kampagne 13 Thesen, die läuft auch. Da kommt morgen früh ein neues Thema. Bitte ich wieder darum, wenn ich die verteilt habe oder auf Twitter, Facebook, das bitte auch weiter zu verbreiten. Ja, das ist es eigentlich jetzt im Wahlkampf und wir haben dann noch 1,5 Wochen und jeder hat jeden Tag was zu tun. Das war es Kann ich mir erstmal. vorstellen. Olaf, hast du es gefunden? Das war's. Ja, es ist, wenn ich das richtig sehe, sogar schon eingetragen. Erster, dritter Team-Mumble. Zeile 58 bis 71. Wer das war, weiß ich nicht. Control und M, glaube ich, von der Farbe her. Control und M, glaube Ich glaube, das ist Heinerle, oder, der da schreibt. Jedenfalls war er etwas schneller als ich. Es ist im Pad vom 10.11., also Team PolGF. Er hat das bereits übertragen. Das wären die Themen des letzten Males gewesen. Er hat auch richtigerweise BGE bereits gestrichen. Jetzt könnten wir eventuell noch ergänzen. Aha, das wird schon gemacht. Oder streichen. So, Moment. Erstmal habe ich eine Frage von Soskin. Wir haben die Themen vom letzten Mal gerade übertragen. Die stehen jetzt im jetzigen Pad auch drin. Das poste ich gleich nochmal. Zeile 59 bis 75. Dann hat Solske noch eine Frage an Jürgen bezüglich was für 13 Thesen. Inavigo, bitte erklär das nochmal kurz, während wir das Orgamäßige machen für die Diskussion oder fürs Brainstorming. Ja, wir haben in Rheinland-Pfalz 13 Thesen aufgestellt zum Wahlkampf und wir haben 13 Wochen vor dem Wahltermin angefangen. Jede Woche haben wir so ein Thesenpapier erarbeitet und haben das ziemlich weit verbreitet und das hat auch sehr hohen Anklang gefunden. So als Beispiel mal, wenn wir eine normale PM rausbringen, haben wir auf Facebook zwischen 700 und 1000 Klicks. Bei diesen Thesen sind wir mittlerweile bei weit über 20.000 Klicks und auch sehr viele Likes. Und man sieht es auch auf unserer Website, dass Leute weiter gemacht werden. Wir haben auch jetzt eine interessante Pressemeldung dazu gehabt, die also sich daraus, also die daraus resultiert, die so ähnlich lautet. Ich kann sie gleich mal reinhauen hier. Ach, die Piraten gibt es noch und so weiter. Und diese Thesen sind einfach, ja, ich habe den Link da reingesetzt, Solzken. Einfach gucken in Zeile 91. Und das sind einfach diese Thesen, wo wir auch jedes Mal zu jedem Thesenpapier einen Spot gemacht haben. Die Spots werden auch sehr gut angeklickt, gehen auch weiter. Und ja, das sind stellenweise kontroverse Themen, die wir aber bewusst provokant gemacht haben. Zum Beispiel zum Grundeinkommen, das war provokant. Dann mit dem Abi und Studium war sehr provokant, haben auch viele gesagt, das war ein schlechtes Thema, hatte aber erstaunlicherweise mit großem Abstand die meisten Klicks und die meisten Resonanzen. Und Okay, das super. kann ich also nur jedem empfehlen, sowas zu machen, auch vor Wahlkämpfen und weit. Wir werden das also in Rheinland-Pfalz auch nach dem Wahlkampf zwar nicht mehr in diesem Intervall, aber wir werden das in Rheinland-Pfalz auch nach dem Wahlkampf weiterführen, um einfach ein bisschen mehr Öffentlichkeit wieder auf uns zu lenken. Ich kann mir diese, danke für die Info, Zeile vielleicht nochmal nennen, aber das finde ich auch im Pad, jetzt habe ich das Pad. Nicht alles, was einem zur Presse gereicht oder zur Presseberichterstattung, die CDU hat es heute über die Landesgrenzen hinweg bewiesen mit ihrer Schweinefleischpflichtforderung. Nicht immer ist das unbedingt positiv, wenn man mit einem Thema irgendwie in die Presse gelangt, aber das will ich jetzt auch gar nicht auf euren Fall irgendwie münzen. Nee, das hat damit auch, das wissen wir selbst, aber ich denke, wer die Piraten mittlerweile kennt und weiß, dass wir doch ein bisschen unter Wahrnehmungsmangel leiden. Und die Wahrnehmung haben wir dadurch erreicht. Und überwiegend war es eigentlich auch immer positiv. Selbst der Pressebericht, ich suche den gleich mal, war eigentlich im Endtenor, oder ich fand, das ist natürlich meine persönliche Meinung, relativ positiv. So, okay, also wir haben jetzt, um mal kurz auf das Thema Themenwochen zurückzukommen, wir haben jetzt halt einiges schon an Themen drinstehen. Wie gesagt, über Abstimmung und so weiter würde ich an dieser Stelle heute noch gar nicht wirklich was machen. Das sollten wir dann nächste Woche erst machen. Mal kurz, damit das klar ist, IGA, Moment, Informationsfreiheitssatzung, Open Haushalt, Breitbandausbau, öffentliches WLAN in Behörden, Grundlage für privaten Freifunk ändern, in Klammern Störerhaftung, Abbau der Freiheitsrechte, konzernkonforme Demokratie, TTIP, Freihandelsverträge, Flucht, Migration, Demografie, kommunaler sozialer Wohnungsbau, fahrscheinloser ÖPNV, Sicherstellung ländlicher Versorgung und alternative Verkehrskonzepte. Queer- und Geschlechterpolitik, Grundgesetz mit Verweis auf den 23.05., das Tag des Grundgesetzes, der ja recht bald ist, Freifunk und Störerhaftung, das ist, glaube ich, dann doppelt, das können wir unten, glaube ich, dann rausnehmen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Tierschutz, digitale Infrastruktur und Cannabisfreigabe. Das sind eine ganze Menge jetzt schon. Okay, da das jetzt eigentlich ein Brainstorming ist, würde ich an dieser Stelle fragen, was gibt es da noch zu ergänzen möglicherweise, auch wenn es schon einige Themen sind. Und die andere Frage, die sich vielleicht irgendwie gerade eben eher anbietet, ist, ich habe das Gefühl, viele der jetzt hier drinstehenden Themen haben zumindest starke Berührungspunkte und einige Sachen, die hier drinstehen, würden sozusagen Überpunkte darstellen für andere Sachen. Wenn ich mir anschaue, unter digitale Infrastruktur könnte ich, glaube ich, mindestens 3 Punkte in dieser Liste drunter quasi als Unterpunkte aufführen. Also, dass man vielleicht versucht, neben 9 Punkten auch zu versuchen, dass wir die wir jetzt haben, so ein bisschen zusammenfassen, weil sie sich sehr stark ergänzen oder überschneiden. Meinungen und sowas dazu. Solsken. Ja, die Frage ist ja irgendwo, wo wollen wir als Partei hin? Und wie du schon richtig festgestellt hast, würde ich zum Beispiel auch E-Government, Informationsfreiheitssatzung oder Gesetz, wie auch immer, öffentliches WLAN. Ich habe es digitale Infrastruktur genannt. Ich würde da sehr viel drunter subsumieren, wo sich auch sämtliche Bereiche, sei es jetzt der Bereich Bildung, sei es der Bereich Verkehr, sei es Bereich Inneres mit Sicherheit, da könnten sich im Grunde sämtliche Bereiche wiederfinden. Und ich weiß nicht, ob wir als Piraten nicht vielleicht, ich habe das schon öfter geäußert, aber wir müssen uns gar nicht, diese Frage so Kernis versus Follies existiert für mich gar nicht, da wir ein übergeordnetes Thema haben, im Grunde Datenschutz. Wir heißen oder werden geschimpft Netzpartei. Warum sind wir nicht die Partei, die in sämtlichen Bereichen einfach den Fokus auf diese digitalen Aspekte, die nun einfach auch die Gesamtgesellschaft betreffen, und sich auf sämtliche Lebensbereiche auswirken. Warum sind wir nicht die Partei, die immer genau an den Stellen in sämtlichen Bereichen, wir müssen uns gar nicht mit allem Kram im Bereich Bildung vielleicht beschäftigen, wenn wir diejenigen sind, die vielleicht dann aber den Aspekt Open Educational Resources, was jetzt nicht mein Paradegebiet ist, aber so ein Schlagwort ist, wenn wir diejenigen sind, die das halt vorantreiben, wenn wir diejenigen sind, die dafür sorgen, dass die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum irgendwie durch neue digitale Möglichkeiten oder der Verbraucherschutz in der ländlichen Fläche gewährleistet wird durch Online-Beratungsangebote. Warum sind wir nicht die Partei, die da einfach immer den Fokus setzt? So, und das würde ja gleichzeitig irgendwie Kern Kernfokussierung oder Kernthemenfokussierung bedeuten und auch in der Breite tatsächlich da sein, weil da jeder sich in seinem Bereich verwirklichen könnte und wir hätten auch eine gewisse Nische, die wir bedienen könnten, wo wir dann nicht Gefahr laufen, dass uns irgendjemand sagt, ja, ihr beschäftigt euch ja nicht mit Bildung oder nicht mit das und dem und dem, ja, Bargeldobergrenze. Haben wir gerade einen Antrag zugestellt, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Finanzen, aber wir setzen halt in allen Bereichen einen gewissen digitalen Fokus da irgendwie drauf und setzen damit unsere Marke. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht mal eine Idee wäre, die man mal weiterdenken könnte, so mal in Raum. Und eine solche Themenwoche zur digitalen Infrastruktur würde natürlich vieles subsumieren. Da müssen wir halt überlegen, wollen wir uns auf Einzelthemen fokussieren oder wollen wir uns eher globaler aufstellen und ich nenne es jetzt mal globaler oder themenübergreifender und da mehr Möglichkeiten für verschiedene Bereiche geben, sich da auch einzubringen. Ja, Wortmeldung dazu, ich mache das ja selten, möchte mich aber jetzt mal zum Thema äußern, auch als Moderator. Ich finde das Thema digitale Infrastruktur, Punkte, die wir bereits als Vorschläge haben, damit sozusagen mit abgearbeitet werden können. Zweitens, weil ich glaube, die Fraktion SH uns da unter Umständen bereits einiges an Arbeit abgenommen hat mit dem digitalen Kompass. Also natürlich ist das nicht 1:1 anwendbar, das war mehr und es hatte natürlich auch einen gewissen Landesfokus. Aber wir können, glaube ich, zumindest zu dem Thema auch einiges an Vorarbeit bereits nutzen oder darauf zurückgreifen. Und der letzte Punkt, weswegen ich es sehr gut finde, ist, abgesehen davon, dass ich dem, was Solzken sagt, fast komplett zustimmen kann, es macht das Thema Digitalisierung auch begreifbar. Man könnte diese Themenwoche dann unter ein Motto stellen, à la die digitale Revolution ist überall oder wissen Sie überhaupt, wie nahe Ihnen oder wie vielen Stellen Ihnen begegnet und so weiter und so fort. Also man kann dieses abstrakte Digitalthema, wo viele Leute immer noch einen recht indirekten, wenn überhaupt Bezug dazu haben, dadurch begreifbar machen, dass man die Lebensnähe dieser Veränderungen zeigt. Also ich bin da ein ganz, ganz großer Freund von der Idee und von dem Thema. Man müsste natürlich gucken, welche Punkte genau man drunter subsumiert, weil die Breite des Begriffs digitale Infrastruktur jetzt gerade auch für die Themenfindung hier ein bisschen unpraktisch ist natürlich. Theoretisch halt alles und nichts drunter passt, aber an sich möchte ich ganz, ganz große Zustimmung dazu ausdrücken. So, dann habe ich eine Wortmeldung von Olaf. Ja, danke. Auch volle Zustimmung. Eine Bitte allerdings. Wir haben ein sogenanntes Log-File, das ja vorbereitet wird, 16-seitig im Postkartenformat und ein Flyer beidseitig. Also das ist A4 beidseitig. Wenn wir digitale Infrastruktur beispielsweise mehrheitlich nehmen, dann wäre ich wirklich dafür, dass wir das auf bestimmte Foki reduzieren, denn wir haben nur eine begrenzte Platzmöglichkeit und wir wollen es ja doch auch noch verständlich für Leute machen, die zum Beispiel den Flyer am Infostand bekommen. Dass sich daraus dann weitergehend Gespräche etwa im Wahlkampf ergeben können, das ist ja keine Frage. Mir geht es nur darum, dass Stefan, Michael und ich damit zurechtkommen und es auch in einer überschaubaren Zeit verständlich in diese Kompaktheit setzen können. Danke. Wortmeldung? Ja, habe ich auch eine. Sehr gut. Du machst das mit der Moderation, ja? Ja, ich hätte jetzt eigentlich nur gesagt, ich sehe keine weiteren Beiträge mehr. Hat noch jemand was? Also wenn du noch was sagst. Ladies first. Ganz kurz auf Likedina. Ich frage mich gerade, widerspricht das eine dem anderen? Könnten wir nicht auch quasi so, ich meine, in irgendwelchen Umfragen sind da ja auch mal Kernthemen und so, da war mal was. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen so eine Metaebene, die Piratenpartei beschäftigt sich allgemein mit digitaler Infrastruktur oder übergeordnet und in diesem Rahmen machen wir dann 4 Themenveranstaltungen, die ja, wie gesagt, im Bereich Bildung liegen können, im Bereich Verkehr, aber dass wir das vielleicht als so eine Metaebene so auch um unserem Ruf vielleicht nochmal oder so Datenschutzpartei, um das mal wieder so ein bisschen auch hervorzubringen, dass man sagt, okay, wir setzen so einen großen Hut auf und darunter passen aber ganz viele Themen, die wir bei einzelnen Terminen dann auch gezielt bespielen könnten in eben dieser Richtung mit dem Fokus halt, dann doch auf diese Nische Digitales, Netzpolitik, Datenschutz und so weiter, dass wir uns da halt irgendwie bewähren in den einzelnen Themenbereichen und da dann halt auch so eine Lobby für gewisse Bürger sind, denen genau halt diese Aspekte vielleicht auch dann wichtig sind und die auch, glaube ich, zunehmend wichtiger werden. Man, aktuell bei der Bargelddiskussion schwenkt das ja ein wenig um und das, die Gefühle der Bürger und die Emotionen kommen langsam hinterher. Kann ich darauf antworten? Ja, aber bitte nur noch kurz, weil wir müssen irgendwann auch noch zu den Tätigkeitsberichten kommen, trotz allem. Ja, kurz. Ich sehe gerade in Zeile 69 ist ja der Überbegriff und Zeile 70 und folgende werden schon unter Kategorien ja eingetragen. Genau darauf läuft es ja hinaus. Also wir können gerne einen Flyer und einen Logfile zu den Meta-Sachen machen und die einzelnen Aspekte dann hervorheben, zu sehr in die Tiefe gehen können, auf des Platzmangels in diesen Logfiles. Ich finde das in Ordnung, Solzken. So, ich würde gerne auch noch was, also ich gehe mit euch konform, würde vorschlagen, dass wir drei große Säulen machen. Einmal die Bildungsgeschichte, wie wir uns das vorstellen, E-Learning und so weiter und so fort, digitale Bibliotheken könnte ich mir vorstellen. Dann Gesundheit finde ich nicht schlecht, da könnte man sagen, wie wir uns die vernetzte und digitale Gesundheitsvorsorge und Betreuung vorstellen, auch für ländliche Bereiche. Darüber kann man dann auch dann eine dritte Säule machen, die Infrastruktur, Netzneutralität, Freifunk, Störerhaftung, die ganzen Geschichten können wir dann auch darüber setzen. Und wenn man dann noch Platz hat, könnte man überlegen, wie sichere ich meine Daten in der Zukunft für diesen Austausch und was auf was soll ich beachten. Frage noch? Ja, mach du. Ich habe eigentlich nicht mehr, viel mehr zu sagen als irgendwelche Plus-1 und sonstige Nonsensigkeiten. Ja, mir geht's nur darum, haben wir zum Beispiel eine AG oder genügend Input, dass wir das in überschaubaren Zeiträumen gut zusammenfassen können und verständlich rüberbringen? Also wer kann uns dabei behilflich sein, dass dieser Input erfolgt? Also Bildung und Gesundheit, da gibt es bestehende, existierende und auch arbeitende AGs. Das ist tatsächlich, das wäre möglich. Ich sage jetzt mal, bei Bildung kann ich jetzt, wenn ich mich gerade da reingrätsche, da weiß ich, dass die Fraktion im Saarland einen Vorschuss gemacht hat, wie man sich die moderne digitale Uni vorstellt. Da können wir also auch ein paar Materialien kriegen. Was ich definitiv einbringen kann, sind viele Fragen in den einzelnen Themenbereichen, sei es jetzt Bildung und Co., aber ich maße mir nicht an, das irgendwie in aller Form beantworten zu können, aber manchmal führen dann ja auch Fragen vielleicht weiter und Fragenkataloge für Bereiche, die könnte ich auch zuliefern, die dann vielleicht auch bei der Bearbeitung eines Themas hilfreich sind. Gerne in die jeweiligen AGs dann reinzuspielen oder so, sodass die die auch aufnehmen können, die, glaube ich, relativ aktueller Natur sind und eben die all die genannten Bereiche, die wir eben angesprochen haben, im Grunde auch betreffen. Gut, dann kommen wir ja schon gut voran, was die Quellen betrifft. Wie sehen das denn jetzt die anderen? Wir haben jetzt ein Vierergespräch gehabt. Das Schlimme ist ja, dass Solzken alles das sagt, was ich denke. Ich brauche nicht mehr zu reden. Wortmeldung. Ja, Klaus? Ja, man sollte Gedanken nochmal drüber machen, wie man das wieder abstimmen. Weil letztes Mal haben es ja die Länderpol-Gefs nach Rücksprache oder so gemacht, ob man diesmal das breiter aufstellt, ne? Und dann mal gucken, weil jetzt präferieren wir schon ein Thema. Ich denke, sollte man doch dann überlassen. Vielleicht fällt mir doch noch was anderes ein. Ja, was ich vorschlagen würde dazu wäre, oder Enavigo, du erst noch was? Ja, natürlich ist das ein Hauptthema von uns. Nur wer weiß, wie schwierig es schon war, bei den anderen Themen genug ich sage einfach mal, Personen zu haben, die wirklich mitarbeiten. Das ist ja ein sehr umfassendes Thema, wie das jetzt vorgestellt wurde. Vielleicht sollten wir uns überlegen, ob man das dann ein bisschen länger streckt, als dass wir dann nur eine Themenwoche rausmachen. Das wäre vielleicht noch eine Überlegung. Und wie gesagt, es müssen einfach auch der Input muss kommen. Und das kann bei so einem umfassenden Thema dann halt so viel werden, dass wir das gar nicht in der Woche unterbringen. Ja, das ist zu berücksichtigen. Ich würde jetzt halt Folgendes nur, also einmal zur Info, die Unterpunkte und die Gliederung da drin in den Vorschlägen, also das mit den drei Sternchen, das habe alles ich gemacht gerade. Wenn ich da irgendetwas falsch eingeordnet habe, dann bitte ich mich zu hauen und mir Bescheid zu sagen. Ansonsten, ich habe mir gerade schon ein paar Gedanken gemacht zum Thema Abstimmungsmodalitäten. Ich überlege mir gerade, das einfach eine Woche stehen zu lassen, bereits jetzt den Landespollgefs Bescheid zu sagen und dann über die Abstimmung zu machen. Ich persönlich, das ist eine persönliche Meinung von mir jetzt, ich halte es nicht für sinnvoll, das in dieser Stelle weiter zu fassen als die politischen Geschäftsführer bzw. eine Stimme pro Landesverband. Weil je weiter man das fasst, desto schwieriger wird es einerseits, das technisch umzusetzen. Dann wird es zeitlich, dauert deutlich länger und wir wollten es ja eigentlich nächsten Dienstag festklopfen. Ich sehe auch dann tatsächlich, dass dann fehlt nämlich wieder die Diskussion dazu. Ich würde also tatsächlich darum bitten, dass die Landespolgefs das untereinander ausmachen, weil ich die da auch für die zuständige Instanz beachte, beziehungsweise halt noch eine Stimme für den Bund. Und dann voten wir das einfach. Ich würde das dann einfach allen Polgefs diese Liste zukommen lassen und sie darum bitten, vielleicht eine Stimme abzugeben. Ich würde vorschlagen, zwei Stimmen, also erste Präferenz, zweite Präferenz, weil es sehr viele Themen sind, um ein relativ aussagekräftiges Bild zu bekommen, finde ich zwei Stimmen da praktisch und würde das dann eine Woche laufen lassen und es dann nächste Woche dann festklopfen sozusagen. Gibt es dazu Gegenmeinungen? Keine Gegenmeinung, aber vielleicht ein Vorschlag. Also ich denke, wir haben schon so eine leichte Tendenz, dass wir dieses digitale Feld bearbeiten wollen. Das können wir auch in mehreren Teilen machen. Wir werden uns einen oder mehrere Aspekte dann rausholen und machen es in einem Teil und dann irgendwann eine andere, einen Teil noch dazu. Könnten wir Folgendes machen. Die anderen Themen würde ich vorschlagen, auszuklammern, dass wir da mal eine Umfrage machen, die wir an die Basis verschicken, ähnlich wie jetzt bei den Programmanträgen zum BPT, sodass wir Tendenzen haben, dass wir auch da dann sagen, hier, die Basis interessiert sich mehr für das oder das und dann können wir Schwerpunkte setzen und dann die Sachen noch mal verfeinern und festklopfen. Ja, und jetzt für die kommende Themenwoche tatsächlich die Sache mit der digitalen Infrastruktur und dann einfach das durchdiskutieren, weil ich die Befürchtung hege, die Liste ist so wahnsinnig lang, da kriegst du innerhalb einer Woche bei den Landespolgefs keine auch nur ansatzweise Einigung und dann haben wir nämlich nächstes Mal eine längliche Diskussion zum Thema, wenn wir es wirklich festklopfen wollen. Also ich würde es auch stark eingrenzen, und ich würde tatsächlich sagen, das mit der digitalen Infrastruktur und dann sollen sie gucken, wo sie die Schwerpunkte setzen wollen. Okay, du würdest also tatsächlich sagen, die Abstimmung über das Überthema an sich lassen wir dieses Mal und machen stattdessen eine längerfristige Abstimmung, die dann für Quartal 3 greift. Ja. Okay, Solsken hat dazu noch eine Wortmeldung? Finde ich gut. Erstmal hast du mir diesmal die Worte aus dem Mund genommen. Ich fände es nach wie vor immer noch gut. Oberthema digitale Infrastruktur und dann sukzessive oder mit Schwerpunktsetzung dann halt einzelne Bereiche rausgreifen tatsächlich. Was wir vielleicht auch noch im Hinblick auf die Auswahl der Themen berücksichtigen sollten, ist die Frage, ist das jetzt ein Bundesthema, ist das Landesthema oder eher kommunales? Wo ist es am ehesten angesiedelt? Und wenn wir sagen, okay, wir machen es hier für den Bund, ist die Frage, ob dann gewisse Themenbereiche da nicht irgendwie sofort auch ein bisschen rausfallen. Ich bin da jetzt völlig offen. Ich weiß auch nicht, wie die Themenwochen da in der Hinsicht gedacht sind. Aber das sollte man auf jeden Fall vielleicht bei der Auswahl der Themen auch nochmal mit berücksichtigen, über welche Ebene wir hier primär, manches ist ja auch auf zwei Ebenen oder so angesiedelt oder geteilt in der Gesetzgebung. Aber da, wie gesagt, einfach vielleicht ein bisschen mit drauf achten. Aber vom Grunde her finde ich das immer noch gut, digitale Infrastruktur. Und dann greifen wir uns gezielt einzelne Bereiche daraus und setzen dann eben in diesen Bereichen auch genau diese Foki, so Digitalisierung, Datenschutz, Netzpolitik. Und da finden wir in allen Bereichen was. So, Olaf hat noch was. Ich würde dann aber gerne nach dieser Wortmeldung, wenn dann niemand mehr was ganz, ganz dringend hat, weitergehen zu den Tätigkeitsberichten, weil es ist jetzt schon 20 vor. Ja, danke. Interessanterweise hatte ich heute ein Gespräch mit Dorothee Bär. Sie ist ja parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Der Hintergrund, sie ist auf Tour sozusagen. und lädt Kommunalpolitiker ein, die Fördermöglichkeiten des Bundes in Anspruch zu nehmen, da es da ja bis zum Ende des Jahres beispielsweise eine Deadline gibt. Insofern wäre zwar vordergründig Breitbandausbau ein Bundesthema, aber tatsächlich spielt es sich auch auf Länder- und Kommunalebene ab. Wir können also auch so ein Thema herunterbrechen. Danke. Vielleicht ganz kurz noch eine Anmerkung. Ich denke, das wird auch nicht der große Schwerpunkt werden. Also, dass wir eine bessere Struktur brauchen, ist klar. Da brauchen wir eher auf eine Visionsentwicklung wie diese digitale Bildungsoffensive oder halt die Gesundheitsversorgung auf digitaler Wege. Da sehe ich mehr den Schwerpunkt drin als auf diesen klassischen Strukturdiskussionen, weil das ist eigentlich schon abgefrühstückt. Ja, gut. Dann mache ich das jetzt so. Letzte Sache von mir zu dem Thema. Dann gehe ich aber auch wirklich weiter. Wir hatten ja jetzt das mit den drei Säulen. Ich glaube, Jörg war es, der die Idee eingeworfen hat mit den drei Themen. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich alle Themen irgendwie so mit Schlagwort in diese Liste reinschreibe und dann dementsprechend die Politikerin bitte jeweils drei Votes abzugeben, wenn wir uns auf drei Säulen einigen können. Wenn wirklich dann wir sagen, vier wären nicht schlecht, dann nehmen wir halt das Viertplatzierte, aber ich finde, dann sollte man auch drei Votes abgeben, wenn wir drei Säulen haben. So, das wäre es aber von meiner Seite. Ich gebe mal an Astrid bezüglich, was gibt es im Bund Neues? Ja, Christus ist ja heute nicht da. Der ist in Hessen am Wahlkämpfen und hat gestern und heute Infostand gemacht. War ganz, ganz positiv überrascht, dass die Leute wirklich auch an den Infostand kommen und denen mehr oder weniger wirklich die Flyer aus der Hand reißen. Und auch viele Leute fragen. Also das scheint sich so generell auch ein bisschen durch Hessen zu ziehen. Das heißt also, wir können da doch durchaus hoffen. Und eventuell kriegen wir da mal ein paar motivierende Ergebnisse zu vermelden. Außerdem war in Brandenburg zur Eröffnung der Geschäftsstelle dort. Und da hat er auch sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und fand das alles also jetzt im Moment rundum beglückend für einen politischen Geschäftsführer. Ich habe das Übliche gemacht, den Orafu, kümmere mich ein bisschen um BEO und habe die Ausschreibung für die Programmkommission fertig gemacht, die ist jetzt also im Vorstandsportal. Noch offen sind Orga, Real-Life-Treffen, Polps und Themenbeauftragte. Da muss ich mich mit Michael Kittlaus noch zusammen telefonieren. Und Orga TDPA, da fangen wir jetzt also langsam an. Das sind so momentan meine Schwerpunkte. Alles klar, gibt es Fragen an den Bund? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir mal im Pad. Die nächste, das als nächstes an der Reihe ist. Ich habe eine Frage. Ja? Entschuldigung, mein Mikro war aus. Tatsächlich, ich meine, das war das. Dieser, ja doch, das war der letzte Tag der politischen Arbeit, bei dem ich mir die Agenda vorab angeguckt habe und dann für mich entschieden habe, so habe ich mir was anderes drunter vorgestellt, lohnt für mich nicht. Ich würde gerne mal wissen, was die Zielsetzung dieses Tag der politischen Arbeit jetzt auch für den nächsten irgendwie ist und vielleicht habe ich da einfach ein anderes Verständnis von und das deckt sich vielleicht einfach nicht mit meiner Zielsetzung und deswegen passt das vielleicht einfach nicht. Aber ich habe den roten Faden letztes Mal nicht so gut erkennen können und würde da einfach gerne nochmal einhaken, was damit gedacht ist. ja, da triffst du gerade einen bunten Punkt. Wir werden anhand auch unserer was gut und schlecht gelaufen ist Listen uns dann auch da nochmal ein bisschen in uns gehen. Wir werden es ein bisschen gezielter machen. Also das heißt, es wird thematisch dann etwas enger gefasst. An sich ist so ein Tag der politischen Arbeit eigentlich dafür da, tatsächlich Inhalte zu erarbeiten. Ne? Also tatsächlich auch vorzubereiten, für den nächsten, in diesem Fall Bundesparteitag, dass man dann auch ein paar Anträge da hat. Es geht dann auch darum, tatsächlich über Dinge zu informieren, die gerade am Laufen sind. Also dafür ist der TDPA eigentlich da. Und wir hatten uns jetzt überlegt, dass das vielleicht auch insgesamt etwas zielgerichteter werden soll. Lass uns erstmal einen Raum und ein Datum finden und Wir sind also im Moment jetzt dran, dass wir das mal begucken, dann eben entsprechend auch ein Call for Papers machen und solche Scherze. Darf ich kurz drauf eingehen? Kurz nur und dann möchte Olaf noch was sagen. Ich kann dir in einem zustimmen, Call of Papers finde ich gut, denn was ich denke, da sollten Inhalte erarbeitet werden. Und da beim letzten Parteitag war das Themenfeld dann doch irgendwie ein bisschen eingeschränkt oder wenn es dann ausgeweitet war, doch etwas dünn bearbeitet für meine Begriffe. Und wir tun gut daran, wirklich mal Anträge durchzudiskutieren, die vielleicht dann auch schon vorliegen. Also dass man wirklich nicht zusammenkommt und dann erstmal brainstormt, sondern wir wirklich einen Bunch of Anträge in sämtlichen Bereichen hoffentlich haben, vorab eben Call of Papers. Und da fasse ich mir auch an die eigene Nase, dass ich dann auch selber liefern muss, wenn ich da irgendwie stattfinden will oder meine Themen. Da sollte sich jeder an die Nase fassen und dann nicht hinterher motzen. Wie gesagt, geht auch an mich. Aber macht das definitiv vorab, schränkt es ein, was du gesagt hast, holt euch vorher Anträge ab und wirklich erarbeitete Dinge, über die man dann auch diskutieren kann gezielt, die dann verbessert werden können, aber nicht so ein erstmal hier so, wir treffen uns mal und reden über doller Dinge. Das ist in meinen Augen alles andere, aber nicht zielführend. Danke. Jo, so in der Art habe ich mir das auch vorgestellt. Gut, jetzt Olaf, bitteschön. Noch eine Frage, weil ich jetzt öfter mal Sachen beantworten muss, wo ich im Nebel stocher. Wann würde wahrscheinlich der nächste Bundesparteitag stattfinden? Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht? Es gab gestern beispielsweise eine Anfrage aus Berlin von einer Policy-Agentur, die wissen wollten, wann der nächste Piratenparteitag ist. Ich habe im Moment noch nicht den blassesten Schimmer einer Ahnung. Wir unterhalten uns im Moment gerade über die Ausschreibung. Danke. Noch eine ganz kurze Frage, Astrid. Wenn du sagst Call for Papers, wie konkret willst du da die Antworten haben, also die Paper? Darf ich erstmal mit dem Orga-Team reden, bitte? Darfst du. Ich habe nämlich Stand jetzt 25 Anträge im Beta-Stadium und freue mich über Rückmeldung. Also wenn ihr wollt, dann DDoS ich euch diesen Tag der politischen Arbeit komplett. Du bist schon wieder hyperaktiv, ja? Nee, das ist einfach nur die Arbeit des letzten halben Jahres und ich komme wieder dazu, die Sachen fertig zu machen. Wenn man immer Antragskommission ist, kann man die Dinge auch nicht stellen. Auch wieder wahr. So, jetzt aber. Gibt es weitere Fragen zum Thema Bund? Also zum Bund? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Wir gucken weiter. Bayern. Entschuldigung, ignoriert ihr das Saalmikro völlig? Oh, hoppla, ich hab's. Ich ignoriere es nicht. Ich habe nur gerade hingeschaut. Sammy, bitte. Es geht mir um den TDPA. Und da das ja eine alte Einrichtung, eine sehr alte und gute aus NRW ist und ich beim letzten Bundes- oder ersten und letzten Bundes-TDPA da war, gibt es da ein paar Punkte, die ich da ganz gerne kurz wenigstens zu anmerken würde. Darf ich das? Du, Sammy, das wäre mir ehrlich gesagt lieber, wenn wir das in einer anderen Runde machen würden, sprich im Orga-Team. Wenn du es einfach an mich gibst und ich gebe es dann einfach in die Orga mit weiter, das wäre mir lieber, weil wir sprengen hier sonst den Rahmen vollständig. Das ist jetzt schon 8:50, um 9 sind wir eigentlich durch und wir sind noch nicht mal bei Bayern, was die Berichte anbelangt. Okay, dann sei so lieb und schick mir eine Direktnachricht auf Twitter an, wen ich das dann genau richten soll, denn das ist mir jetzt ein bisschen okay. Entweder mich oder Moritz Pieper. Okay. So, alles klar. Gut, Bayern, genau. Also, Olaf, bitte. Und ansonsten an alle, die jetzt noch drankommen werden, bitte schaut mal sich auf die Zeit. Wir haben wichtigerweise lange gemacht mit dem Thema Bund- und Themenwoche. Nichtsdestotrotz würde ich bitten, euch etwas zu beeilen heute, damit wenigstens jeder noch kurz drankommt. Okay, Details stehen im Pad. Bei uns läuft auch die Themenwoche. Wir befassen uns als Landesvorstand allerdings auch ein bisschen mit Orga-Fu wieder, also innerparteiliche Entwicklungen. Da gibt es Diskussionsbedarf und sonst läuft die Kampagne Wie digital ist deine Gemeinde weiter und die unabhängige Justiz, das Volksbegehren. Das läuft ebenfalls auf das Bezirksvorständetreffen. Jetzt kommendes Wochenende vor. Da werden wir Finanzen, Pressearbeit und Wahlkampfarbeit besprechen. Noch ein Hinweis. Heute hatte ich ja das Gespräch mit Dorothee Bär. Da habe ich auch gefragt, wie sieht das denn aus? Wird es möglicherweise mit den Koalitionsverhandlungen und folgende ein Bundesministerium für Datenschutz und so weiter geben. Sie hat darauf geantwortet, dass sie durchaus die Diskussion kennt und die Netzpolitiker in Berlin auch das wollen. Allerdings gibt es da Schwierigkeiten. Da gibt es wohl Ressorthakeleien. Ob das dann also nach der nächsten Bundestagswahl wirklich in ein Ministerium münden könnte, schon in Anführungszeichen, wagt sie zu bezweifeln. Danke, das war's. Alles klar, gut. Gibt's Fragen nach Bayern? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir nach Berlin. Die Petra hat ja freundlicherweise was reingeschrieben, ist, glaube ich, aber nicht in der Lage zu sprechen. Deswegen schaue ich, dass ich das mal schnell vorlese. Also, es gab folgende BGE-Veranstaltung. Am 28.02. ein Politbrunch ab 13 Uhr im Vorortbüro. Das ist vermutlich eines der Abgeordnetenbüros. Dann im Anschluss findet eine Infoveranstaltung zum BGE am Sonntag ab 15 Uhr im Rathaus Zehlendorf statt. Ich nehme an, das ist dann Vergangenheitsform. Mit einem Gastredner, dem Blogger Robert Ulmer. Die Termine, die noch folgen. Eine Abschlussveranstaltung am 6.03. um 11 Uhr im Café Sibylle. Und am 13.03. ein Podium im Prenzlauer Berg mit Piraten, der Linken und der FDP zum Thema BGE. Ja, genau, das ist sehr schön. Dann haben wir die Termine. Ich habe die dann auch für den Digest, das freut mich. Wahlkampf in Berlin. Es werden natürlich noch eine Menge Leute gesucht, die Wahlkampf Berlin helfen und Zeit dazu haben. Ich habe mich dafür bereits angemeldet. Kleine Notiz am Rande. Die AGH-Wahl und für die Bezirksverordnetenversammlungen, furchtbares Wort, ist am 18.09. Besonders an dem Wochenende 23. 24. Juli ist der CSD in Berlin und das PPI-Treffen in Berlin. Auch gerade da werden Leute gesucht, natürlich, die also vielleicht von der PPI beim CSD helfen zum Beispiel. Auch so werden natürlich Leute gesucht, um einfach bei Infoständen zu helfen, zu plakatieren und was nicht alles. Das kennt man ja. Gut, wer daran Interesse hat, möge sich bitte melden unter vorstand@berlin.piratenpartei.de. So, da Petra ja nicht da ist, sondern es nur reingeschrieben hat, erübrigen sich an der Stelle die Fragen. Wir gucken also direkt mal weiter nach Brandenburg. Ist Thomas Langen heute Abend da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Bremen oder Hamburg? Auch nicht. Hessen. Der Alex hat sich, glaube ich, oben entschuldigt, wenn ich das nicht im Kopf habe, oder? Ich glaube, dass der... irgendwas war da. Egal, jedenfalls, es steht auch was im Pad, deswegen gehe ich davon aus, dass Alex das reingeschrieben hat und ich kann. Die letzte Wahlkampfwoche in Hessen läuft. Örtlich diverse Infostände, positive Grundstimmung, deutlich positivere als 2013, 2014. Plakatierungen kommen örtlich unterschiedlich an. Die Auswahl als Slot für nächsten Hessen-Campus Hessen-Marina geplant und nötig, um aus Fehlern zu lernen. Ach ja, genau, da steht Schnappi entschuldigt wegen Plakatierungen, FFM. So, auch damit erübrigen sich die Fragen nach Hessen. Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Klüver da? Scheint nicht der Fall zu sein. Niedersachsen, Adam, bitteschön. Ja, guten Abend. Hört ihr mich? Wunderbar. Jetzt höre ich nichts mehr. Piep. Jetzt wieder ja. Ich habe hier einen Wurm in meiner Elektronik gerade. Aber wenn ihr mich hören solltet, hier aus Niedersachsen nichts Besonderes zu vermelden. Wir haben jetzt den Anfang des Wahlkampfs halt. Wir haben demnächst unsere ganzen AVs, die anfangen, überall hier in den Kreisen und auch hier in Hannover. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste im Moment. Ansonsten haben wir zur Themenwoche BGE sehr wenig gehabt. Also es ist wenig von den Kreisen angenommen worden. Wir haben in Hameln eine tolle Veranstaltung gehabt mit dem Felix Köln. Das war sehr schön. Und dann wird hier nächsten Samstag, weil ich so ein bisschen getreten habe, einen Stand in der Stadtmacht in Hannover auch zum Thema BGE. Mal schauen, was das wird. Es wird gerade vorbereitet und soll auch ganz schön sein. Ansonsten, wie auch schon letztes Mal erwähnt, ich besuche halt die Kreise möglichst viel, versuche die Leute zusammenzukriegen. Es tut sich so einiges in der Hinsicht. An Diskussionen hier in Niedersachsen gibt es gerade das kleine Problem der Verteilung der zurückgezahlten Wahlkampfspenden, die wir irgendwie aufteilen müssen. Da sind wir gerade dabei, einen vernünftigen Schlüssel zu finden. Ja, und ansonsten arbeiten wir uns halt jetzt auf den Wahlkampf zu. Alles klar, ich danke dir sehr. Ich freue mich übrigens sehr darüber, dass in letzter Zeit so viele tolle Sachen aus Niedersachsen kommen. Also ich bin da sehr, sehr, sehr glücklich darüber, persönlich. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und gibt es noch Fragen nach Niedersachsen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann schauen wir weiter. Nordrhein-Westfalen, Manfred Schreck ist wegen BGE-Veranstaltung entschuldigt. Rheinland-Pfalz, natürlich alles dem Wahlkampf untergeordnet. Dementsprechend haben wir es oben bereits abgearbeitet, nehme ich mal stark an, weil auch sonst nichts mehr im Protokoll steht. Saarland, Jörg, bitteschön. Ich habe nur eine Sache, das ist das Barcamp jetzt am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Da werden wir uns auch mit dem BGE nochmal auseinandersetzen und auch ein paar Themen festzuholen fürs nächste Jahr. Das war's schon. Alles klar. Ich sehe gerade Solskens Frage, wie ist die Resonanz der Bevölkerung? Ich nehme an, das bezieht sich auf Niedersachsen? Ja, und das Thema BGE, das da ja wohl an Infoständen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch vertreten wurde. Wenn das eine Frage zu uns war, wie gesagt, Infostände sehr wenige. Wir haben jetzt einen geplant für den nächsten Samstag und sonst die Veranstaltung in Hameln letzten Samstag. Und damit war es das eigentlich schon. Nee, die Frage war, wie das Thema ankommt bei den Leuten am Infostand, also der Bevölkerung TM. Das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, weil wir den Stand in Hannover erst am nächsten Wochenende machen. Achso, ich dachte, ihr hättet schon einen gehabt, aber dann alles klar. Gut, passt. Dann schauen wir mal. Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, ist da jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Thüringen, da steht was drin. Klaus, kommt das von dir zufällig? Ja, rein zufällig. Ich wollte das darauf hinweisen, wir haben noch am 11.3. thematischer Stammtisch, den wir größer ankündigen werden mit euren Vorstellungen, gerade zum BGE, also Themenwoche. Und dann ist mittlerweile eingeladen der Landesparteitag 16.1 in Thüringen am 9. und 10. April 2016 in Erfurt. Und dann eine kleine Anmerkung, Joffrey, du hast Petra vergessen vorzulesen, Berlin. Hä? Nee, ich habe Berlin vorgelesen. Das waren die BGE-Info-Dinge und der Wahlkampf, das habe ich gemacht. Dann ist es an mir vorbei. Dann sorry, dann hatte ich wahrscheinlich auch kurz abgeschaltet. Nee, das muss an dir gelegen. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut, ich habe alles mitgenommen. So, genau, dann Urheberrecht. Bruno ist entschuldigt. Sozialpolitik, ich sehe den Gernot gerade nicht. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der auch... Ach ja, da steht's genau. Ich hatte das im Kopf, dass der entschuldigt ist. Der ist entschuldigt bei einer BGE-Podiumsdiskussion heute Abend. Wir machen einen Rückblick. Eine Einladung am 25.02. gab es vom offenen Kanal Andernach. Interview nachzuhören, auch beim offenen Kanal. Wird auch auf YouTube hochgeladen werden. Teilnahme am Gerechtigkeitskongress in Bonn-Bad Godesberg am 29.02., also gestern. Thema bedingungsloses Grundeinkommen, eine Diskussion mit Schülern vor Ort. Dann Jobcenter Mumble fand statt am 28.02. Das Einfügen der ersten Jobcenter-Liste erfolgt nach den Landtagswahlen in Hessen und RLP. Also einen Artikel im Kompass gab es zum Thema Arbeit der Zukunft. Kommende Termine, AGBGE-Mumble am Mittwoch, den 2.03. BGE-Veranstaltungen im Rahmen der Themenwoche am Donnerstag, 3.3. in Bad Neuenahr. Das weiß nicht, welcher Landesverband das ist, aber das finde ich raus. Wahlkampf-Event in Koblenz. Bundesweiter Aktionstag auf Recht bestehen ist am 10.3. Liste der Aktivitäten ist vermutlich bezogen auf den Aktionstag, ist hier Link mit drin. Sozialpiraten-Mumble am Sonntag, den 13.3. und die Ostergrußkarten-Aktion gegen Altersarmut können wieder bestellt werden bei Gernot. Eine kleine Spende von 10 € für Porto und Druck wäre angemessen. Okay, so Michael Berndt haben wir ebenfalls noch drin. Der ist heute auch entschuldigt wegen BGE-Themenwoche. Das ist heute irgendwie ein gemeinhin vorkommendes Phänomen. Und jetzt gucke ich gerade nochmal. Wir sind jetzt eh um 21 Uhr, deswegen mache ich das umgedreht. Gibt es noch Bundesthemenbeauftragte, die heute Abend hier sind? Dann habe ich keinen übersehen. Wir haben bei Top 6 Verschiedenes noch eine Sache von Petra. Die Frage, es gibt Ostergrußkarten, ob es die Möglichkeit gibt, die Druckvorlage zu bekommen mit neutraler Rückseite, da wir sie auch im LV Berlin verwenden würden. Das ist eine Frage, wo ich sie am besten direkt an Gernot verweisen sollte, nehme ich an. Oder da weiß jetzt auch von den hier Anwesenden niemand Näheres. Ich glaube, die sind allgemein auf der Rückseite neutral gehalten. Ich hatte noch mal eine andere Serie von ihm gehabt, jetzt nicht die aktuellen, aber das müsste eigentlich neutral sein. Okay, gut, dann mache ich das einmal so, dass ich Gernot eine Mail schreibe mit der Bitte, Petra Stoll zu kontaktieren, oder? Da machen wir das so. Dann habe ich den beiden bei der Gelegenheit einen Gefallen getan. Fabelhaft. Ja, weil Gernots Mailadresse steht 10 Zeilen drüber. Das ist auch für mich keine Arbeit, die rauszusuchen. Dann mache ich das doch gerne. Wunderbar. Jawohl, jetzt sind wir ja doch noch pünktlich durchgekommen. Habe ich jetzt in der Eile irgendetwas zu kurz kommen lassen, was wir jetzt noch besprechen können und wollen, oder sind jetzt alle vollkommen glücklich und zufrieden? Okay, dann ist das eben so. Gut, dann kann ich an dieser Stelle schon mal die Sitzung schließen um 21.02 Uhr. Ich danke euch allen sehr für die Teilnahme. Ich habe, das wäre meine letzte Sache noch, vorher um 3:15 habe ich kurz die Abstimmungs-, also meine Vorschläge für die Abstimmung kurz in den Mumble-Chat gepostet. Das machen wir jetzt nochmal kurz in dem Rahmen. Meine Vorschläge für die Abstimmung sind Bildung und Forschung, Wirtschaft, E-Government, Medien, Sicherheit, Gesundheit, Datensicherheit, Breitbandausbau, Freifunk, Verkehr, Energiepolitik. Gibt's was, was ich vergessen habe? Gibt's einen von denen, den wir uns sparen können? Weil wenn ich das halt rausschicke, ist es blöd, dann währenddessen noch was an den Abstimmungsoptionen zu ändern. Willst du nicht diese Ausbaugeschichte als Infrastruktur einfach nur Überbegriff machen? Ich weiß, was du meinst, aber umgekehrterweise ist es so, dass, also ich habe es deswegen reingeschrieben, weil natürlich ist Breitbandausbau und digitale Infrastruktur schon irgendwo zu einem gewissen Punkt deckungsgleich, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man zum Beispiel über digitale Infrastruktur und Gesundheit redet als Beispiel, dann muss man da oder kann man da den Breitbandausbau an sich nicht explizit erwähnen, deswegen, es fällt mir halt schwer, ihn sozusagen mit zu kommunizieren mit diesen anderen Themen, deswegen habe ich ihn aufgeführt. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber ich bin da auch, wie gesagt, für Kritik offen. Was meinen denn die anderen Leute im Kanal noch? Eventuell was Europäisches könnten wir da noch reinbringen. Könntest du, ich war eben kurz mit dem Gedanken woanders, kannst du noch mal kurz darstellen, was du abstimmen lassen willst? Danke. Ich reposte einfach noch mal jetzt, kurz in den Mumble-Chat. Oh. Ja, ich sag tschüss, weil ich muss jetzt dann wirklich weg. Wünsche euch noch einen schönen Abend und verlasse mich drauf, dass ihr was Ordentliches auskugelt da, ne? Astrid, ganz kurz, ich hatte nur eine Direktnachricht geschickt, sollten wir uns mal drüber unterhalten. Twitter? Nee, hier im Mumble-Chat. Ich sehe doch im Mumble-Chat nichts, schreib's mir auf Twitter, bitte. Alles klar. Okay, dankeschön. So, haben jetzt halt alle die Abstimmungsvorschläge, können die alle jetzt halt sehen? Falls ja, ich bitte um Feedback. Also das ist auch nicht der weiße letzte Schluss, das ist, was ich gerade aus dem Pad zusammengeklöppelt habe. Ich bin mir nicht ganz klar, ob ich es richtig verstanden habe. Also wir haben ja, denke ich, darüber gesprochen, dass wir einen großen Block haben, nämlich digitale Infrastruktur mit 3 Themensäulen. Und darüber hinaus zusätzlich die Möglichkeit bieten, zum Beispiel Sachen wie Queer oder Familienpolitik ebenfalls abstimmen zu lassen, richtig? Also bei mir kam es jetzt so an, dass wir für dieses Mal, also für die nächste Themenwoche, das Thema digitale Infrastruktur bearbeiten mit 3 noch zu entscheidenden Unterpunkten und dass wir da von dieser Abstimmung unabhängig eine zweite, auch länger laufende und wahrscheinlich auch in einem größeren Rahmen stattfindende, also mit mehr Teilnehmern stattfindende Umfrage machen werden mit Themen, die wir dieses Mal nicht verwenden, um dann für die Themenwoche im Quartal 3 bereits eine Richtlinie oder sogar eine Vorentscheidung zu haben. Also das sind 2 Abstimmungen, das hier ist nur die erste. Gut, ich rekapituliere, was ich an meinen Landesvorstand jetzt kommuniziere. Wir haben bis nächste Woche darüber abzustimmen, was im Themenblock digitale Infrastruktur zu priorisieren ist, 1, 2 und 3, richtig? Ja, wobei 1, 2 und 3 ja nicht wirklich, also es geht ja darum, wenn wir 3 Themen machen, ist es nicht unbedingt so, dass man erstens, zweitens, drittens eine Priorisierung darstellt, sondern die 3 Themen, die ihr halt gerne haben möchtet. Ja. Ja. Aber das ist jetzt letztes Jahr eine Detailgeschichte. So, nochmal von mir die Frage, ja? Tatsächlich finde ich ja persönlich das Thema Bargeldobergrenze sehr, sehr spannend, weil das ein Thema ist, was mit Überwachung wieder konnotiert ist und verbunden ist. Und wo ich das Gefühl habe, dass der Bürger, TM, das erste Mal so merkt, okay, es geht jetzt irgendwie hier an meine Daten, an meine persönlichen Verhaltensweisen und so weiter. Jetzt wird der Bürger auf einmal sensibel und ich Ich denke, wir tun als Piraten gut daran, dieses Thema aufzugreifen. Vielleicht, mir fehlte eben Finanzen so ein bisschen, deswegen kam ich drauf. Andererseits dachte ich, ach, Finanzen, bei Piraten ist das jetzt nicht so das Top-Thema und brauche ich jetzt hier eigentlich auch nicht erwähnen. Aber dann dachte ich, okay, Bargeldobergrenze ist so Querschnitt Finanzen und Wirtschaft. Ich bringe das Thema hier nur noch mal zur Sprache. Wir haben jetzt einen Antrag dazu aufgestellt im Plenum und ich denke, dass wir mit diesem Thema mal die Gelegenheit haben, dieses Thema Überwachung noch mal ganz anders zu platzieren, weil den Menschen offenbar hier an der Stelle es dann doch irgendwie ans Hemd geht und das Bargeld ist ihnen lieb und nee, wir wollen hier auch nicht alle überwacht und das soll gar nicht jeder sehen und so. Vielleicht gelingt es uns als Piraten, diese Stimmung und dieses Gefühl bei den Bürgern, was sie bei der Bargeldeinschränkung empfinden, das auch auf andere Themenbereiche der Überwachung und des Datenschutzes zu übertragen, weil da das Empfinden meines Erachtens bislang nicht so groß war, dass das den Bürgern irgendwie zum Nachteil gereichen könnte. Und jetzt hier bei dem Thema haben wir mal die Gelegenheit, also auch vielleicht nochmal an die Bundespresse hier so einen kleinen Stupser, das vielleicht mal aufzugreifen oder näher zu bespielen und vielleicht auch mal im Rahmen einer Themenwoche, womit auch immer zusammen, alleine, vielleicht ist das auch kein Thema für sich, was zu einer gesamten Themenwoche gereicht, aber dass wir das da auch irgendwo reinpacken, fände ich ganz gut. Das kann man aber auch bei Wirtschaft in Zweifel reinpacken. Ja, hier aus Niedersachsen genau das Gleiche. Also in allen Gesprächen mit Leuten hier aus dem Land, egal wo ich war, ist das Thema Bargeldobergrenze erstmal und dann diese große Angst, dass Bargeld ganz abgeschafft wird. Es geht ja gar nicht um die Obergrenze, das hören die gar nicht, sondern die haben eine Mordsangst, dass ihnen das Geld weggenommen wird. Und das ist wirklich ein ganz, ganz konkretes Thema und deswegen stellen wir das jetzt auch für den Wahlkampf als eines unserer Hauptthemen hier im Mittelpunkt. Und ich denke, das sollten wir vielleicht schon wirklich irgendwo auch so verwurschten, dass wir es nicht irgendwo verloren unter Wirtschaft hängen lassen oder so, sondern das kann man ruhig in den Vordergrund stellen. Und wie du eben gesagt hast, ganz genau, dass man einfach dadurch die Leute auch sensibilisieren kann, so ein bisschen für dieses Thema Datenschutz und wer kriegt mit, was ich mache und womit und wo ich einkaufe, wie ich einkaufe, wofür ich mein Geld ausgebe. Also das ist hier ein ganz, ganz großes Thema. Ja, ich würde das jetzt halt als den Begriff Finanzsystem mit in diese Umfrage reinnehmen, weil es das meiner Meinung nach gut umfasst, oder? Also ich finde diesen Begriff viel zu abstrakt. Also das ist wirklich, ich würde schon fast einen eigenen Themenpunkt machen, so Geldsystem, Geldwert, Geldtausch, wie auch immer. Und nicht das wieder irgendwo unter einem anderen Punkt verwurschten, wo jemand gar nicht unbedingt was mit anfangen kann. Ja, es geht mir jetzt auch nicht darum, dass ich dann irgendwie den Begriff Finanzsystem unbedingt auf dem Flyer haben möchte, nur damit man sozusagen den Punkt hat als, wie soll ich sagen, als Abstimmungsoption, weil das, weil unter dem Begriff Finanzsystem fallen zwar einige andere Sachen auch noch, aber ich finde Bargeld dann wiederum fast zu spezifisch für die Umfrage, weil die ganzen anderen Begriffe, Medien, Gesundheit, Wirtschaft und alle auch sehr, sehr abstrakte Oberbegriffe, deswegen würde ich jetzt hier mit einem Oberbegriff gehen. Also korrekt ist man eigentlich nennen, finanzielle Repression ist der Oberbegriff dafür. Ich würde tatsächlich sagen, ich sehe deinen Punkt und ich gebe dir vollständig recht, dass man im Grunde eigentlich da auch einen Oberpunkt Finanzen machen müsste. Nur seien wir jetzt mal realistisch, in einer Piratenpartei, sowohl intern als auch von außen ist das, glaube ich, jetzt nicht unbedingt unser Paradegebiet und Fokusthema so. Das heißt, ich glaube, da werden nicht so viele Stimmen für zusammenkommen, weil vielleicht auch nicht jeder sofort an dieses Bargeld-Obergrenzen-Thema denkt. Die Frage ist vielleicht dann eher, wie gesagt, ich räume Finanzen, auch wenn ich dafür selbst zuständig bin in der Fraktion, räume ich keine großen Chancen ein. Aber man kann das meines Erachtens auch unter dem Bereich Wirtschaft subsumieren, weil auch der Handel davon mittelbar zumindest betroffen ist und man kann diese Brücke schlagen. Also selbst wenn dann auch das, glaube ich, nicht wirklich das Wirtschaft da als fokussiertes Thema rauskommt, aber man könnte es auch dann im Zweifel auch darunter subsumieren. Aber unterm Strich, sowohl Wirtschaft als auch Finanzen räume ich in dieser Partei keine großen Chancen ein. Also ich würde das... das Thema hatten wir ja schon teilweise in der Bundespresse bespielt gehabt, aber wenn ihr jetzt einen Vorstoß macht, sollten wir das vielleicht nochmal in irgendeiner Form verwursteln, gemeinsam mit euren Vorstößen da vor Ort, dass wir da irgendwie was so machen und bis jetzt dran gehen. Ich sehe das jetzt im Moment brandaktuell und eher nicht so in der Themenwoche verankert. Das gehört überall ein bisschen mit rein. Aber wie gesagt, so direkt was für eine ganze Themenwoche daraus zu machen, sehe ich es eher nicht. Okay, wir unterstützen nächste Woche das Plenum. Da wird der Antrag wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag in die Beratung gehen. Da können wir vielleicht auch nochmal dann auf Bundesebene das Thema ein wenig bespielen. Dann im Zuge dessen bin ich vollkommen deiner Meinung. Ja, also das war Wortmeldung. Ich habe es jetzt dann mal umgeschrieben zu Bargeld. Also das ist irgendwie griffiger und tatsächlich sehe ich euren Punkt, wenn ich Finanz reinschreibe, dann glaube ich, ist jemandem, der jetzt bei dieser Diskussion nicht gegenwärtig war, nicht klar, worauf dieser Abstimmungspunkt raus soll. Dann, was ich gerade noch in der Dings hatte, in der im Mumble-Chat vorher schon, war, jemand hat gemeint, nehmt Freifunk da raus. Ich habe gerade mal drüber nachgedacht und ich weiß nicht, wer von euch es lesen kann, aber ich kann die Argumentation nachvollziehen, weil Freifunk mit Infrastruktur per se nur wenig was zu tun hat. Also da hängt ja eher mal auch die Geschichte mit der Störerhaftung zusammen, wo wir dann politischen Teil sehen. Es funktioniert aber auch mit uns. Es ist nicht so, dass wir uns da jetzt irgendwie verstecken müssen, was diese Geschichte betrifft. Also wir haben hier ein Problem, Freifunk wird nur dann existieren, wenn diese Störerhaftung irgendwie angegriffen wird. Und das ist natürlich ein Teil, der in diese Agenda mit reingehört und über den wir nicht sprechen müssen. Insofern ist schon die Frage, wie wir die Gewichtung machen. Also natürlich müssen wir schon politisch irgendwie die Richtlinien schaffen, dass diese Bürgernetze überhaupt existieren und weiter existieren dürfen. Und ich sehe dann im Moment ein echtes Problem, auf die Freifunker zukommen. Insofern gehört es schon da rein. Ja, wobei halt dann die Frage ist, inwieweit das mit dem Begriff digitale Infrastruktur was zu tun hat, weil geht es beim Thema digitale Infrastruktur um Infrastruktur, die von Staatsseite direkt bereitgestellt wird. Und das Einzige, was also jetzt halt unter diesen Oberpunkt fallen würde und den Freifunk betrifft, wäre ja dann das Thema Störerhaftungsgesetzgebung, was wiederum eine Sache ist, die... wo ich durchaus verstehen kann, wenn man sagt, in dieser Reihe und unter diesem Überthema bearbeiten wir das nicht, weil einerseits es ist ein Thema, das eigentlich als Freifunk selbst auch seinen eigenen Platz verdient und auf der anderen Seite auch halt irgendwie sehr, sehr indirekt sich nur unter das Thema Infrastruktur fassen lässt. Also ich gebe da nur auch wieder, was jetzt im Mumble-Chat steht, kann aber durchaus die Argumentation verstehen. Und dass man es mindestens nicht Freifunk nennt. Freifunk baut ja sein komplettes Netz selber auch quasi. Der Internet ist ja nur quasi ein Dienst von einem Freifunk. Sprich, die ganzen Router und sich, die haben Bonner ihre eigene Infrastruktur wirklich auf. Wenn zum Beispiel irgendjemand mal auf die Idee kommen würde, Dienste im Internet auszuschalten, dann könnte ein Freifunk einfach hingehen und sagen, ja komm, dann machen wir halt unsere eigenen Mail-Dienste und der ist halt nur über Freifunk weiterhin verfügbar. Okay. Also dass man einfach tatsächlich einen Punkt dezentrale, also dass man Freifunk in dieser Liste ersetzt durch den Begriff dezentrale Infrastruktur, das fände ich gut. Ich glaube tatsächlich, wo ich das nochmal so durchlese in diesem Beitrag im Mumblechat, das glaube ich war auch die Idee dahinter. Also hinter dem, quasi, dass man das Freifunk nicht rausnimmt als Punkt, sondern den Begriff ersetzt. Und dann ist es halt drin und man beschäftigt sich halt mit dem Thema auch im Allgemeinen. Dann muss es aber dezentrale Infrastruktur in Bürgerhand sein. Weil eine dezentrale Infrastruktur alleine ist ja, kann auch wieder Staat sein. Dann mach einfach in Klammern Bürgernetze. Dezentrale Dinger zum Beispiel oder und dann in Klammern Bürgernetze. Oder einfach nur Bürgernetze. Oder Perfekt so, dazu? So. Dann mach Bürgernetze in Klammern Freifunk als Beispiel. Ja. Wurde ich gerade aufgerufen? Ja, zu der Freifunksache. Ich habe eine Zeit lang dann Freifunkknoten betrieben und mir wurde das seitens meines Vermieters untersagt, weil das angeblich zu Ansammlungen geführt hat. Wie seht ihr diese Problematik denn? Weil es wohnt ja nicht jeder in seinem Eigentum. Also ich kratsch mal da rein, also ich glaube, das wird den Rahmen sprengen, aber ich halte diese Argumentation von dem Vermieter sehr, sehr dünn. Also von Ansammlungen etc. pp. Und Untersagung, das halte ich schon für sehr grenzwertig. Nun, mir war das alles zu stressig und ich habe den Betrieb dann schlicht und einfach eingestellt. Ruth, dazu nehme ich an. Ja, vielleicht ein kurz, also ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, aber vielleicht kann Perplex mal unter dem Stichwort Zweckveranlasser nachschauen. Vielleicht hilft ihm das ein bisschen was weiter. Also ich habe meinen Router hier seit langem in aller Ruhe laufen. Ich wohne in einer gemieteten Wohnung, die nicht meine ist. Alle Leute um mich rum sind happy und habe dabei das kein Problem. Währenddessen meine Allerliebste, die hat ein Haus, wir wohnen nicht zusammen und die ist direkt ungefähr 400 Meter, 300 Meter von einem Flüchtlingsheim weg, von einem ganz großen Flüchtlingsheim, also mehrere Ex-Kasernen. Und sie hat ihren Freifunkrouter wieder ausgeschaltet, seit von einer Woche ungefähr. Weil bei ihr hat es tatsächlich vor ihrem Gartentor riesige Ansammlungen gegeben. Da sind also, wir sind drin gesessen und da sind wirklich 30 Leute in aller Ruhe auf dem Boden gesessen, bei Eiseskälte, vor dem Gartentor und haben in aller Ruhe vor sich hingesurft. Schräg. Na gut, ich gebe euch nochmal kurz die aktualisierte Liste. Moment. So, ich habe jetzt Bürgernetze bestellt und unten Bargeld gefügt. Gibt's, das soll ich frei von komplett rausnehmen, gibt es weitere Punkte, die ihr noch mit dazu haben möchtet? Also Freifunk würde ich auf keinen Fall komplett rausnehmen, sondern als Beispiel drin lassen, weil das ist einfach, da kennt man halt. Mit Bürgernetze direkt kann niemand was anfangen, auch wenn Freifunk halt ein Bürgernetz ist. Das als Beispiel würde ich auf jeden Fall drin lassen. Also ich würde das Bargeld rausholen, ich würde das wie gesagt jetzt erstmal tagesaktuell bespielen, denn irgendwo beißt sich das, wenn wir von digitalen Medien sprechen, kommen wir dann mit analogen Zahlungsmitteln um die Ecke, irgendwie passt das nicht so ganz, also nicht in den Themenkomplex zumindest. Also würde ich jetzt nicht sagen, weil der Punkt ist ja, in allen diesen Punkten sehe ich jetzt nicht zwingend so eine, ein Grundtonus von wegen in allen diesen Themen quasi haben wir neue Chancen und Möglichkeiten, die sich uns eröffnen durch die Digitalisierung und wir müssen das annehmen und diese und gewisse Bremse aus dem Weg räumen. Also das ist in einigen Bereichen, zum Beispiel Medien, ist ein Thema, wo ich selber sehr gut kenne, wo Digitalisierung auch durchaus kritische Nebeneffekte hat und auch durchaus differenziert betrachtet werden muss. Also es ist für mich kein Widerspruch, zum Thema digitale Infrastruktur auch sich anzuschauen, dass man vielleicht mit einem gewissen Augenmaß und einer gewissen Abwägung zwischen analog und digital drüber nachdenkt, wie weit man es zulassen möchte oder eben nicht. Deswegen finde ich die Frage Bargeld abschaffen, ja oder nein, was denn wären die Vor- und Nachteile des komplett digitalen Zahlungsverkehrs? Also ich finde schon durchaus, dass es dem nicht widerspricht. Solskin dazu? Ich weiß nicht, ob ich dich gerade falsch verstanden habe, aber ich empfinde hier doch hoffentlich keine keine bedenkenlose Freude und alleiniges Glauben an irgendwelche Chancen der neuen digitalen Medien. Also gerade wir als Partei, klar sind die da, aber gerade wir als Partei sollten auch dann die Risiken und die damit verbundenen Probleme auch gerade aufzeigen. Mir ist da zum Beispiel auch ein Video der NRW-Fraktion einsehbar über YouTube oder was weiß ich, zum autonomen Fahren, finde ich halt auch etwas sehr, sehr, sehr, sehr positiv, wo mir tatsächlich, wo nicht ansatzweise auch mal die Risiken irgendwie erwähnt werden in diesem Video, was ich dann immer ein bisschen wenig finde oder mir tatsächlich von uns als Piratenpartei auch was anderes wünschen würde. Zu diesem anderen Punkt Bargeld. Tatsächlich sehe ich das auch auf einer anderen Ebene gelagert als die anderen Themenkomplexe, die da ja tatsächlich genannt sind. Da ist im Vergleich das Bargeld schon sehr, sehr, sehr konkret irgendwie, finde ich. Da könnte ich mir bei anderen Bereichen, dann Verkehr kann ich auch sagen, fahrscheinloser ÖPNV hat auch eine Berechtigung, einzeln abgestimmt zu werden oder so. Ich sehe auch dein Anliegen, Geoffrey, aber ich glaube immer noch, dass Jörg hat es eben schon erwähnt, wir können das Thema jetzt erstmal, wir haben parlamentarisch da ein bisschen was, wir können das auch auf Bundesebene und Presseebene so bespielen. Und zum anderen kann man das sowohl unter Datensicherheit in meinen Augen zumindest mittelbar subsumieren und auch bei Wirtschaft. Also wenn wir das Thema dann irgendwie nochmal platzieren wollen, dann wäre es auch in ein, zwei anderen Bereichen sicherlich möglich und ich weiß auch nicht, ob ich das so in der Form da reinnehmen würde, weil tatsächlich müsste man dann fairerweise, wenn ich das Thema selber gut finde und es mag, müsste man im Vergleich zu den anderen Themenbereichen dann auch eher Finanzen sagen, weil das passt dann nicht so ganz, dass man so ein konkretes Thema dann noch irgendwie abstimmt, finde ich persönlich. Ja, okay, gut. Verstehe ich, sehe ich auch ein. Letzter Vorschlag zur Güte. Ich mache aus dem Punkt Wirtschaft und Finanzen. sodass man es zumindest ganz, ganz ätherisch sozusagen mit in der Liste drin hat. Ansonsten verstehe ich aber auch eure Bedenken. Also es ist ja auch nicht so, als würde ich irgendwie mit Leib und Seele jetzt an irgendwas da drin hängen. Ich möchte im Gegensatz später nur keine auf der Schnauze bekommen, weil irgendwie die Umfrage nicht toll gewesen ist. Da habe ich jetzt halt irgendwie negative Erfahrungen gemacht die letzten Wochen. Warum machst du nicht einfach Geld, Wirtschaft, also in Klammer Geld vor dem Wort Wirtschaft und Finanzen? Also Geld, Wirtschaft und Finanzen ist halt eine Doppelung irgendwie. Das sehe ich jetzt auch so, aber der erste Vorschlag, der war doch okay, mach's doch so, Wirtschaft und Finanzen, das klingt doch gut. Finde ich tatsächlich auch gut und ich glaube, es wird auf dem, also ich finde es auch eine Doppelung, ja, in gewisser Hinsicht und ja, ich finde es auch gut, Wirtschaft und Finanzen da zusammenzupacken, weil ich glaube, dass die beiden Themenkomplexe zusammen dann dem Stellenwert auch hier gerecht werden und in dieser Partei, den es halt einfach einnimmt, das ist halt so, aber wer dann diese Bereiche irgendwie drin haben möchte, kann das dann auch so abstimmen und ich finde das in Ordnung, wenn man das zusammenpackt an der Stelle. Jeffrey, den Zahn kann ich dir ziehen. Mhm. Ganz egal, was du tust, ganz egal, wie du es tust, wie du es formulierst, wie du es machst, irgendwem wird es nicht passen. Deshalb mach das Ding einfach, schick's raus und lebe mit der Gewissheit, es wird irgendwen stören. Das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Aber gut, okay, dann machen wir das einfach so. Dann sei diese Liste hiermit so. Wegen der Abstimmungsmodalität, ich denke, ich mache das folgendermaßen. Ich nehme die Liste, packe die in ein Pad und schicke das rum an die Polgevs. Hat den Vorteil, dass die Abstimmung auch öffentlich einsehbar ist, auch während sie entsteht. Für den Fall, dass irgendwer auf die lustige Idee kommt, da einfach seine eigenen Abstimmungen reinzuschreiben und sonstiges, muss ich halt dann das Ding auf Protected stellen oder die Abstimmung anderweitig zu Ende bringen. Aber ich finde, das ist durchaus gut und richtig und wichtig, dass man das vielleicht auch sehen kann, was abgestimmt wird. Wie lang ist die Frist zur Abstimmung so gegebenenfalls der Polgef das nicht selbst macht, sondern sein LAFO und wenn ich vielleicht auch den Landesverband fragen möchte in Gesamtheit, ist das vorgesehen auch im Rahmen der Fristsetzung und sonstigen Orga oder nicht? Wir wollten die Entscheidung oder die Verkündung sozusagen ja jetzt quasi nächsten Dienstag machen. Du hast also jetzt 7 Tage. Das sollte eigentlich reichen, um den LAFO anzufragen und danach kurz reinzuschreiben, welche 3 Themen man mag. Ja, Olaf? Ja, also ich überlege gerade, einen Rundbrief an den Landesvorstand zu schicken. Wir treffen uns ja ohnehin Mittwochabends mit einer Fristsetzung Sonntag, 6.3., 18 Uhr. Dass also jeder auch vom Landesvorstand Bayern eingebunden ist, dann habe ich immer noch als politischer Geschäftsführer, falls es da einen Verzug geben sollte, die Möglichkeit, mich Montag bis Dienstagnachmittag darum zu kümmern, dass auch wirklich die Letzte da abstimmen kann. Vielleicht will das jemand übernehmen. Ich habe aber noch eine andere Frage. Geoffrey, sieht die Liste jetzt so aus, wie ich sie dir nenne? Bildung und Forschung, Wirtschaft und Finanzen. E-Government, Medien, Sicherheit, Gesundheit, Datensicherheit, Breitbandausbau, Bürgernetze, Freifunk, Verkehr, Energiepolitik. Punkt. Ja, das ist genau so, wie ich sie habe. Wo Soziales fällt mir gerade auf, weil ist nicht mein Steckenpferd ein Paradegebiet, aber jetzt, wo das nochmal vorgelesen wurde, dachte ich so, wo Soziales? Wir haben ja jetzt die BGE-Woche. Da ist ja viel Soziales drin. Hast du auch wiederum recht. Ja, das ist ein valider Punkt. Also du hast schon recht. Es fehlt tatsächlich irgendwo der Punkt Soziales. Umgekehrt schlagt mich, wenn ich gerade irgendwie was übersehe, aber ich weiß auch gerade nicht genau. Digitale Infrastruktur und Soziales, mir würde jetzt gerade nicht wirklich einfallen, wo da ein Schnittpunkt ist. Also ich will nicht abstreiten, dass Soziales ein wichtiges Thema und auch ein wichtiges Thema für die Partei an sich ist, aber ich kann mir gerade irgendwie keinen Schnittpunkt zwischen den beiden vorstellen. Ja, bitte? Teilhabe? Medienkonsum? Tatsächlich kannst du auch eine Brücke schlagen. Also bei uns hängt das Ministerium für Soziales halt auch mit Gesundheit, Wissenschaft, Forschung und so zusammen. Und wenn du dann mal Soziales denkst, kannst du auch an solche Dinge vielleicht noch mittelbar denken, Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum oder so. Okay, das ist irgendwo Gesundheit, aber ist auch irgendwie soziale Sicherung oder weiß ich. Ich glaube, Brücken schlagen kann man da auch an einzelnen Stellen. Aber der Aspekt, wir haben 4, glaube ich, von diesen Themenwochen im Jahr und BGE ist definitiv ein Sozialthema. Im Besonderen, wenn es auch andere Bereiche noch tangiert. Aber dann denke ich, haben jetzt auch andere Themen dann oder Themenbereiche dann vielleicht auch bei den anderen 3 verbleibenden Veranstaltungen vielleicht auch eine Vorrangstellung gegenüber diesem Thema oder dem Themenbereich. Wobei E-Government auch mit Sozialem zu tun hat. Also der Kontakt des Bürgers mit der Verwaltung, mit den verschiedenen Institutionen spielt da auch mit. Ja, das hätte ich jetzt halt auch so gesehen, dass quasi Teilhabe ist in gewisser Weise für mich eine Sache, die ich in jedem dieser Punkte sehe. Also bei Bildung und Forschung hast du auf jeden Fall die Frage von Teilhabe und der Möglichkeit zum Konsum von Wissen und von Medien oder umgekehrt auch Teilhabe zum Beispiel irgendwie von Leuten, die wegen körperlicher Behinderungen nicht in die Uni können durch digitales Streaming von Vorlesungen und so. Genauso ist es bei Gesundheit mit drin, genauso ist es in gewisser Weise bei Verkehr mit drin. Also deswegen Teilhabe und Soziales ist für mich da eine Sache, die ich in allen Themen sehe. Eine andere Sache, die mir gerade noch aufgefallen ist, als Olaf die Liste nochmal vorgelesen hat, Sicherheit und Datensicherheit ist eigentlich eine ziemlich dämliche Doppelung, weil eigentlich sagt Sicherheit in diesem Fall ja nur die Sicherheit der Netze und die Datensicherheit. Also da kann man eigentlich das Sicherheit streichen, oder? Innere Sicherheit ist das Stichwort, Geoffrey, beim anderen. Die CDU erklärt das zu ihrem prädestinierten Thema, würde ich mal sagen. Also innere Sicherheit, du meinst solche Stichworte wie Kameraüberwachung, Netzüberwachung, VDS und sowas. Eine andere Sache, was mir jetzt auch hier im Rahmen der Unterhaltung nochmal auffiel. Ich persönlich war kein Fan von diesem Sozial-Digital-Punkt. Ich bin mehr so Verfechter Liberal-Digital-Punkt. Aber um Gottes Willen, sei es jetzt liberale oder soziale Aspekte. Du hast eben dargestellt, eigentlich auch richtigerweise, ich würde dir da nicht widersprechen, dass sich auch soziale Aspekte, auch liberale, kann man genauso sehen, in sämtlichen Themenbereichen auch irgendwie widerspiegeln. Und wenn wir jetzt irgendwie neben jetzt diesen digitalen noch einen weiteren Querschnittsbereich irgendwie bespielen wollen, so steht dem ja auch vom Grunde her nichts entgegen, dann das unter diese beiden übergeordneten Themen zu stellen, die schon beim Bundesparteitag jetzt präsent waren und unter diesem Blickwinkel diese anderen Fokusbereiche dann irgendwie abzuarbeiten und immer mit dieser Brille halt auf, dass wir da den Akzent setzen, wobei ich da immer noch uns raten würde oder der Partei an sich raten würde, den Aspekt mehr auf Digitalem zu setzen, weil ich glaube, im sozialen Bereich gibt es schon andere Parteien, die das zu Genüge erfüllen und Alleinstellungsmerkmal und Tralala und Original und Kopie wählen und ich weiß nicht, wie glaubwürdig wir dann gegenüber einer Linken oder SPD in manchen Bereichen sind, dann sollten wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Ich habe jetzt gerade mal nochmal das Ganze umformuliert und habe statt Sicherheit innere Sicherheit / Überwachung geschrieben. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich damit das treffe, was am besten darunter zu verstehen ist. Demgegenüber hatten wir hier gerade einen Beitrag noch im Mumble-Chat, den ich da sinnvoll finde, der in eine andere Richtung geht. Die Frage ist sozusagen, welche Sicherheiten wir denn gerne in dieser Liste? Weil der Vorschlag hier lautet quasi auf gerätehoheitfreie Software, keine Cyber-Backdoor, keine Krypto-Backdoors etc. Es sind 2 Sachen. Wie hattest du es genannt? Innere Sicherheit und? Überwachung. Innere Sicherheit / Überwachung, weil ich halt irgendwie dann das so verstanden hatte, als würde es um solche Sachen wie Vorratsdatenspeicherung und Überwachung von Infrastruktur eben gehen. Oder Kameras auf Autobahnen, was letzten Endes ja auch ein Beispiel dafür ist. Die Frage, jetzt komme ich gerade dazu, denke, okay, Datensicherheit kann ich sowohl im Bereich Gesundheit als auch im Bereich Breitband, als auch im Bereich Wirtschaft, als auch im Bereich Bildung und so, Verkehr, ich kann auch die Datensicherheit irgendwo in anderen Themenbereichen irgendwie subsumieren. Ich gebe mir nur zum Bedenken, dass wir uns jetzt langsam aber sicher verzetteln. Also wir sollten schon gucken, dass wir irgendwo da den Sack jetzt zumachen. Bin ich bei dir. Markus ist gerade hochgekommen. Vielleicht mag Markus nochmal was dazu sagen, der sich, glaube ich, mit digitalen Sachen ganz gut auskennt. Ja, Markus hat schon geschrieben und ich muss ihm auch da recht geben, wenn wir selbst was zu digitaler Infrastruktur machen, sollten wir Abwehrkämpfe quasi vermeiden bezüglich Überwachung. Was jetzt hat, Bastian, ich habe deine Wortmeldung gesehen gleich, was halt jetzt hat die Frage aufwirft, sind diese zwei Punkte also Doppelung? Also können wir eigentlich den Punkt innere Sicherheit / Überwachung, wie ich ihn jetzt genannt habe, reichen und einfach Datensicherheit stehen lassen? Somit haben wir einen Punkt weniger in der Abstimmung, ist jetzt nicht das Schlechteste. Wäre das gangbar und sinnig? Also ich finde den Begriff Sicherheit allgemein sehr gut, weil in der Bevölkerung im Moment viele Probleme, die entstehen, entstehen durch Angst. Wir gehen da so ein bisschen Richtung USA und Angst hat viel mit Sicherheit oder mit gefühlter Unsicherheit zu tun. Also das ist ein sehr weiter Begriff, auch digital. Okay, jetzt hat kurz Bastian, dann Asruth, glaube ich, noch. Ja, guten Abend. Ich traue mich mal hier rein bei euch. Wenn er das Thema Datensicherheit anpackt, gehört unbedingt das Thema Integrität von Daten dazu. Ist viel wichtiger als Datenüberwachung, weil wenn mir jemand meine Identität verändert irgendwo, hat das viel weitreichere Folgen, als wenn ich abgehört werde. Also dieses Thema Datenintegrität hat meiner Ansicht nach überhaupt noch keiner auf dem Schirm, gehört unbedingt dazu und sollte man auch hier tatsächlich thematisieren, weil das dem Bürger nicht ganz klar ist. Ich glaube, der kriegt einen Riesenschreck, was so alles möglich ist und es ist nicht alles Science-Fiction, was man dazu sieht. Danke. Kannst du das bitte nochmal kurz erläutern, dieses Datenintegrität, weil ich da auch tatsächlich nicht ganz auf der Spur bin. Naja, es ist doch ganz einfach, wenn man bei dir in deiner Krankenakte deine Blutgruppe verändert und du kriegst das falsche Blut, wirst du wahrscheinlich kein gutes Leben mehr haben. Das kann man aber heutzutage tun, weil die Systeme so unsicher sind, dass man sich da reinhacken kann. Und es ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel, du kannst jetzt Tausende nehmen. Die Datenintegrität, gerade in unserer digitalen Zeit, ist der wichtigste Bestandteil, weil wir alle uns, also Identitäten digital mittlerweile abbilden oder abgebildet werden. Und die Systeme so sicher zu machen, dass die Integrität von Daten nicht verletzt werden kann, ist ein ganz wesentlicher Akt und offensichtlich wird das nicht so richtig gelebt. Also deswegen wollte ich es nur erwähnen. Das geht noch eine Stufe weiter. Nicht nur, dass man dir etwas abgreifen kann, von dem du nicht willst, dass irgendwelche anderen Leute, die das etwas angeht, nichts wissen, sondern man kann dir auch inkriminierende oder diskreditierende Informationen unterjubeln. Im übertragenen Sinne etwa so, wie wenn man dich beschuldigt, mit irgendwas ganz Verbotenem zu handeln oder das auch nur zu besitzen. Und man jubelt dir das dann halt bei der Hausdurchsuchung unter. Da muss man gar nicht so weit gehen, Leute. Da haben wir was viel Interessanteres, das auch zurzeit ein wichtiges hier zumindest Thema ist. Das ist die Schufa, die ewige Schufa. Darf ich kurz mal eingreifen? Ich gebe dir gleich wieder das Wort. Nur zur Info. Das ist jetzt, ihr habt recht, Datenintegrität ist ein spannendes und wichtiges Thema. Es ist jetzt auf keinen Fall aber noch wichtig für die Erstellung dieser Liste. Ich möchte noch mal kurz abschließend, weil ich dann irgendwann noch mal auch nicht mehr kann. Nochmal kurz schauen. Ich habe gerade noch einen Vorschlag gelesen im Mumble-Chat, nochmal von Markus. Er würde vorschlagen, den ersten Punkt ersetzen wir durch Sicherheit in der digitalen Welt. Da kommen halt dann solche Sachen drunter, wie zum Beispiel moderne Strafverfolgung im Netz. Und Datensicherheit ändern Schutz, was dann halt natürlich Datenschutz, Datenintegrität einerseits beinhaltet, aber eben auch die analoge Ebene, wie zum Beispiel Gerätehoheit. Das wäre jetzt halt eine Sache, wie ich das angenehm fände und wie ich auch denke, dass es in der Abstimmung dann verständlich ist. Wie genau dann die Detailausgestaltung dieser Punkte in sich aussieht, wenn sie gewählt werden für eine der drei Säulen. Das ist dann ein anderes Thema, was wir vor Abstimmung an dieser Stelle auch überhaupt nicht abschließend entscheiden müssen. Deswegen nochmal die Frage, wenn ich jetzt diese beiden Punkte so abändere und ich poste euch gleich nochmal die Reihenfolge in den Mumble-Chat, findet ihr, dass das dann so okay ist? Weil dann verabschiede ich mich nämlich dann irgendwann, weil ich noch was zu tun habe. Von hier okay. Gut, ihr kriegt nochmal die endgültige Liste und wenn dann keiner mehr mit spitzen Gegenständen nach mir wirft, dann gehe ich heute offline. Ich meine, ihr habt natürlich recht, Datenintegrität ist spannend. Ich weiß übrigens auch genau, wo du das her hast, Bastian. Ich war auf demselben Vortrag. Aber das ist tatsächlich in dem Fall nicht mehr wichtig für die Liste und die möchte ich jetzt heute noch fertig bekommen. Dazu eine Anmerkung, also wir dürfen noch nicht zu tief ins Thema. Ihr habt recht, aber wir müssen das Ding auch verkaufen. Und verkaufen mal diese ganzen Geschichten in der Tiefe irgendwelchen Leuten am Infostand, die halten uns für verrückt und gehen weiter und sagen, das betrifft mich nicht. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir das Ding politisch irgendwie verkaufen können. Es ist richtig, was ihr alle sagt. Ich finde das auch gut, aber wie gesagt, wir müssen auch darauf achten, das muss verkauft werden. Ich habe immer noch eine Schwierigkeit mit der Doppelung der Sicherheit. Also Sicherheit in der digitalen Welt, darunter könnte ich auch IT-Sicherheit und Datenschutz subsumieren. Warum müsste ich das jetzt extra aufführen? Also das eine Sicherheit. Und also um es mal kurz so wiederzugeben, wie ich das meinen würde. Also der eine Punkt IT-Sicherheit und Datenschutz, den ich gerade eben noch nicht in die Liste rein habe, der ist jetzt immer noch falsch in der Liste, großartig. Dieser Punkt ist für mich das, was wir immer gemeinhin mit dem Überbegriff Datenschutz bezeichnen. Das Thema Sicherheit in der digitalen Welt, das ist das, was man meistens unter dem Thema oder unter dem Begriff Innenpolitik kennt, also tatsächlich Strafverfolgung. Also diese Art von Sicherheit, also quasi einmal die Verbrechen- und Bestrafungssicherheit und einmal die Datensicherheit. Also in deiner aktuellen Liste wäre dann statt Datensicherheit IT-Sicherheit und Datenschutz zu setzen, oder? Ja genau, da hatte ich gerade einen Copy-Paste-Fehler. Sekunde, das bekommt ihr gleich nochmal, damit da alle Unklarheiten beseitigt sind. Ja, ich hatte das auch genauso verstanden. Also der eine Ding ist quasi Datensicherheit, das andere ist Menschensicherheit, blöd gesagt. Dann setzt das doch gleich untereinander und die Gesundheit dann ein bisschen anders, nach Verkehr vielleicht oder Energiepolitik. Was macht denn die Reihenfolge dazu für einen Unterschied? Keinen, aber ich sehe Sicherheit in der digitalen Welt und lese dann Gesundheit und dann nochmal IT-Sicherheit und Datenschutz. Gut, dann setze ich es untereinander. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Ich überlege jetzt gerade, ob ich wirklich Menschensicherheit und Datensicherheit in Klammern dahinter schreibe, damit ich mir diese Diskussion dann sparen kann, weil sonst kommt die so sicher wie das Amen in der Kirche im Patchet. Oder überhaupt. Also Menschensicherheit hört sich ein bisschen komisch an, aber trifft es perfekt, finde ich. Also ich halte den Begriff für blöd. Also ganz ehrlich, damit kann man nichts anfangen. Menschensicherheit, ich weiß nicht. Okay, ich schreibe jetzt hier Sicherheit in der digitalen Welt, Themen aka Innenpolitik, so. Und wenn dann noch jemand Fragen hat, dann möge er mich bitte anrufen. Verweist er dann einfach auf mich. Kann man mal eine Anmerkung machen, ganz kurz? Nur eine kurze Anmerkung, weil aus meiner Sicht ist jetzt die Liste auch wirklich fix so. Ja? Ich wollte nur sagen, IT-Sicherheit ist Informationssicherheit und wird über IT-Sicherheit halt hergestellt, über die technischen Maßnahmen. Das ist ähnlich wie beim Datenschutz, aber die Sache ist einfach die, man sollte da wirklich aufpassen. Wenn man, ja, sollte man vielleicht IT-Sicherheit noch nicht sagen. Ja, also IT-Sicherheit bedeutet nicht nur einfach sichere IT. Ja, das ist Informationssicherheit, da geht es um belastbare Beweisgeschichten, zum Beispiel hinsichtlich von Forensik etc. Ja, also da wird es demnächst über das IT-Sicherheitsgesetz gibt es schon entsprechende Regulierungen und da sollte man, wenn man diesen Begriff benutzt, wirklich auch wissen, worum es geht. Nur mal so am Rande. Das ist so ein ähnlicher Fauxpas, wie was über die DPA lief mit der Internetsicherheit, die wir fordern. Ein Ministerium für Internetsicherheit. Ja. Aber kann auch ein Datenschützer da mal zu was sagen, weil Datenschutz betrifft, ist genau das Gleiche. Datenschutz ist nicht was die Masse an Menschen darunter versteht. Ja, sondern das sind Systeme, das sind Prozesse, die dahinter stecken. Okay, ich klinge mich wieder aus. Okay, so jetzt als letzter Punkt. Der uns in der Hinsicht auch die ganze Diskussion erspart hätte, IT-Sicherheit durch digitale Grundrechte ersetzen. Also zum Beispiel sozusagen das Grundrecht auf Gerätehoheit. Okay, das klingt blöd, aber das ist irgendwie, glaube ich, was Gemeintes, oder? Bin gerade irgendwie schon ein bisschen müde im Kopf. Also wenn ich hier schreibe, digitale Grundrechte und Datenschutz, das ist tatsächlich dann, glaube ich, verständlich, oder? Und wiederum dann relativ trennscharf abgegrenzt von Sicherheit in der digitalen Welt. Besser. Okay. Gut. Und falls da noch Unklarheiten bestehen, dann kann sich natürlich der Abstimmende an sich natürlich auch gerne an mich wenden. Ja, ich glaube, ist gut so. Hast eine tolle Arbeit gemacht. Ja, wieso ich? Meine Vorarbeit wurde gerade eben an 5 Stellen verarbeitet. Also eigentlich war sie nicht gut. Aber ist ja auch vollkommen Schnuppe. So, jetzt aber. Das wäre es dann von meiner Seite. Ich packe das dann so in ein Pad. Ich weiß, dass an einigen Stellen, an einigen Zuhörerkanal nicht ganz genau stimmt mit den Begriffen und sonst was. Der Punkt ist aber auch, das muss man auch lesen können und danach wissen, was der einzelne Punkt bedeutet, um dann darüber abstimmen zu können. Dass sich an den Wordings, dass sich an den Priorisierungen, dass sich an den Formulierungen da noch was ändern muss, dass da Sachen drunter müssen und so weiter, das ist selbstredend. Das ist jetzt eine Themenfindung erstmal und noch kein endgültiger Text oder sowas. Und das sind auch nicht die Titel, die dann irgendwie über den, also nicht die Unterüberschriften, die unveränderlichen. Es geht darum, dass wir eindeutig verständliche Abstimmungsoptionen haben. Gut, so, jetzt, das soll es aber von mir dann gewesen sein. Gut, Heinerle, es ist kein Stress, dass es mit drin ist. Ich hatte eh damit gerechnet, dass du einfach wieder AFK gegangen wärst und nee, ist kein Ding. Ich finde das ganz gut, wenn die mit auf der Aufzeichnung drauf ist. Jetzt verabschiede ich mich aber. Ich packe das dann bei Gelegenheit in einem Pad, schicke das an die Polgefs weiter und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Ich danke euch allen sehr. Danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.